نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، بارك الله فيكم. unser Unterricht ist auf Arabisch und Deutsch. Unser Unterricht ist auf Arabisch und Deutsch. Und wir machen weiter mit der Geschichte von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und wir waren bei Badr-Schlacht. Und wie ich schon erzählt habe, wir machen das aus dem geschichtlichen Aspekt. Das bedeutet, es wird erzählt, wie das war zur Zeit vom Propheten sallallahu alaihi wasallam. وصلنا إلى معركة بدر في السيرة، ونحن نتكلم على هذا السيرة من باب من النظرة بارك الله فيكم التاريخية الشرعية. قلنا بارك الله فيكم أنه بعد انتصار أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر الصحابة بالنصر، وأنه شارك معهم في يوم بدر، وكان يقول سيهزم الجمع ويولون الدبر، بل الساعة موعده والساعة أدهى وأمر. ومن الذين تباسلوا بالقتال أبو بكر الصديق رضوان الله عليه، كما قال علي بن أبي طالب، قال من أشجع الناس؟ قالوا أنت يا أمير المؤمنين، قال لا، ولكن هو أبو بكر، هو أبو بكر رضوان الله عليه، كان يحمي النبي صلى الله عليه وسلم. وفي معركة بدر كان هناك أمر عظيم بالنسبة للمسلمين، ألا وهو أن الله سبحانه وتعالى أمدهم بالملائكة. قال تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم إني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. وقال تعالى إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. فمد الله سبحانه وتعالى المؤمنين بالملائكة، واختلف أهل العلم هل قاتل الملائكة أم لا، هل قاتل الملائكة أم لا. وهناك جمع لأقوال أهل العلم، من هناك من قال ما قاتل الملائكة، إنما كانوا فقط لتقوية المؤمنين وتحريضهم، وصل العدد إلى 5000. وهناك من أهل العلم من قال بل قاتل بعضهم ليس كلهم. والدليل على ذلك بارك الله فيكم في صحيح مسلم عن ابن عباس قال بينما رجل من المسلمين يومئذ يشتد في أثر رجل من المشركين أمامه إذ سمع ضربة بالصوت فوقه وصوت الفارس يقول أقدم اسم فرس هذا الملك، فنظر إلى المشرك أمامه فخر مستلقيا، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحدثه فقال صدقت، ذلك من مدد السماء الثالثة، يعني ملك من السماء الثالثة هو الذي بارك الله فيكم ضرب هذا المشرك بالصوت. فطبعا كما ذكرنا بارك الله فيكم الملائكة ثبتوا المؤمنين ووصلوا إلى 5000 ملك من عند الله سبحانه وتعالى. طبعا قد يقال طيب إذا كانت الملائكة معه يكفي أن جبريل عليه السلام يضرب بجناحي المشركين فيقتلهم جميعا، لكن الله سبحانه وتعالى أرانا سنة الله سبحانه وتعالى. نعم الملائكة قد، ولكن ليس في كل شيء، وإنما السنة هي أن يكون جيشان، وجيش وجيش يقاتل. فسبحان الله بارك الله فيكم كيف كانت المعركة. وهنا وصى النبي صلى الله عليه وسلم أثناء المعركة، وصى النبي صلى الله عليه وسلم أثناء المعركة ببعض المشركين، وقال للصحابة إذا رأيتم فلانا مثلا أبا البختري ابن هشام والعباس بن عبد المطلب فلا تقتلوا، خرجوا مكرهين، يعني أخرجوهم بالقوة، إما تخرج أو يأخذوا له ماله أو كذا أو هددوا أو يتكلموا فيه، لذلك خرجوا مكرهين. طبعا أحد الصحابة قال أن أقتل أبائنا وأبناءنا وإخواننا ونترك العباس، ف قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني فقال لي عمر يا أبا حفص أيضرب وجه عم رسول الله بالسيف؟ فقال لي عمر لا لا يضرب. على كل كانت الأمور عظيمة، بحيث انظروا إلى وفاء النبي صلى الله عليه وسلم. العباس أعان النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ممن أيد النبي صلى الله عليه وسلم، وبنو هاشم صبروا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو البختري هو كان سببا في مقضي الصحيفة الظالمة لما عملوا حصار على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى بني هاشم. فالنبي صلى الله عليه وسلم رد الجميل بالنسبة له، أنه هو ما خرج طوعا، ما يريد قتالنا، العباس ما يريد قتالنا، ولكنهم أخرجوه. وكان في معركة بدر مثل عليا للإمام، من هذه المثل أن أبا عبيدة كان يهرب من أباه، من أبيه عفوا، كان يهرب من أبيه، حتى أبوه ما يقتله وما يقتله هو أبيه، ولكن أبحث عنه هو عبد الله بن الجراح، حتى إذا التقيا فقتل أبو عبيدة أباه من أجل هذا الدين سبحان الله. وعمر قتل خاله العاص بن هشام، وقتل حمزة وعلي أبناء عمومتهم، وكذلك مصعب قتل أخاه عبيد بن عمير، وكان أبو بكر يبحث عن ابنه عبد الرحمن. فسبحان الله، كما قال تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حد الله ورسوله. وطبعا قتل في معركة بدر الكثير من المشركين، ونكتفي هذا، ثم نتكلم أول شيء عن الذي تكلمناه باللغة الألمانية، ثم نتابع إن شاء الله. بارك الله فيكم. Wir haben angefangen und wir reden über die geschichtlichen Aspekte des Lebens von unserem Propheten Muhammad صلى الله عليه وسلم. Wir haben zuletzt über معركة بدر, das war in Ramadan im zweiten Jahr nach der Auswanderung. Und wir haben gesagt, dass die Lage, wie die Lage war. Und dann haben wir gesagt, Barakallahu fikum, der Krieg hat angefangen. Und der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم sagte seinen Gefährten, er werde den Sieg von Allah subhanahu wa ta'ala bekommen, aber macht weiter. Und der Prophet صلى الله عليه وسلم selber hat mit ein Ayah gelesen, سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ, das wird diese Verbündeten oder diese Gruppe wird zerschlagen und wird bezwingt, und sie werden wegfliegen. Und dann am letzten Tag, das ist die Stunde, ist ihr Termin, und das wird sehr schlimm für sie sein. Und von den Leuten, die den Propheten Muhammad zusammen geschützt haben, war Abu Bakr und Allah alayhi Ali, wurde gefragt, wer ist der Tapferste? Ali und Allah alayhi, er hat den Leuten eine Frage gestellt. Wer ist der Tapferste? Da haben sie gesagt, du. Du, Fürst von Gläubigen. Jeder, der gegen dich gekämpft hat, hast du ihn besiegt. Er hat gesagt, nein, Abu Bakr ist der Tapferste. Ali, Radwallah Ali, lobt Abu Bakr as-Siddiq. Er sagte, Abu Bakr, wenn man gesehen hat, nur, wenn jemand nur zum Propheten näher kommt, Abu Bakr war vor ihm. Und er hat den Propheten Muhammad s.a.w. geschützt. In Badr gab es natürlich ein Wunder für die Gläubigen, damit sie die Macht Allah subhanahu wa ta'ala auch spüren, indem Allah subhanahu wa ta'ala ihnen 1000 von den Engeln gegeben als Unterstützung, dann 3000, dann 5000 Engel. Also die wurden 5000 Engel, die mitgekämpft haben, aber haben alle mitgekämpft? Nein. Manche von ihnen haben gekämpft, aber nicht alle. Nicht alle. Aber die anderen Engel, die waren sozusagen als Befestigung und Standhaftigkeitsfaktor. Wenn man weiß, die Engel sind dabei und die Engel sind deine Schützer und die sind mit dir, dann bekommt man Mut. Und so war das. Aber manche Engel haben mitgemacht. Und hier gibt es in Sahih Muslim von Ibn Abbas eine Überlieferung. Und zwar, dass ein Muslim hinter einem Götzendiener gelaufen ist. Und der Götzendiener ist weggelaufen. Dann hat der Muslim eine Stimme gehört. Einer sagt, Akhdim Haizum, das ist Haizum, schneller. Was ist Haizum? Das war das Pferd von einem Engel. Der Muslim ist zum Propheten Muhammad zusammen gegangen. Der hat ihm gesagt, ich habe sowas gehört. Der hat ihm gesagt, du hast recht. Du hast recht. Das ist ein Engel von der dritten Himmel. Als Nachschub zu uns gekommen. Als Unterstützung zu uns. Und natürlich, das war eine frohe Botschaftsverkündung, dass die Muslime von den Engeln unterstützt werden. Aber manche Leute sagen, okay, wenn die Engel dabei wären, hätte nur ein Engel die Nicht-Muslime oder die Götzendiener nur geschlagen und hätte sie alle getötet. Aber warum dann das Ganze, Barakallahu? Warum dann das Ganze? Ja, weil das so ist. Allah subhanahu wa ta'ala wollte nicht. Allah subhanahu wa ta'ala kann doch die Götzendiener vernichten. Er kann sie sozusagen bezwingen lassen. Aber Allah subhanahu wa ta'ala wollte uns zeigen, in diesem Zusammenhang, was Tawakkul bedeutet, was Vertrauen auf Allah bedeutet. Wie die Menschen sollen etwas tun. Und Allah subhanahu wa ta'ala unterstützt subhanahu wa ta'ala. Es gab unter den Leuten, die in Badr gekämpft haben, Leute, die gezwungen waren, mit zu marschieren, damit sie kämpfen, von Mekka. Zum Beispiel Abu al-Bukhturi ibn Hisham ibn al-Harith und al-Abbas, der Onkel vom Propheten Muhammad. Deshalb sagte der Prophet, er sagte den Leuten, wenn ihr diese zwei Leute seht und andere auch, sie nicht töten. Weil diese Leute gezwungen sind. Das heißt, sie selber wollen nicht kämpfen. Aber man hat, die Leute von Mekka haben die gezwungen, dass sie mitmachen. Dann sagte ein Sahabi, ja, wieso werden wir unsere Väter und Onkel und Kinder und Brüder töten, aber der Onkel vom Propheten nicht? Wenn ich ihn treffe, dann werde ich ihn töten. Der Prophet sagte, Umar, sag ihm, willst du, dass der Onkel vom Propheten die tötet wird? Warum hier der Onkel? Nicht, weil er sein Onkel ist. Abu al-Bukhturi ist nicht sein Onkel. Aber Abbas hat sehr viel für die Muslime getan. Und er hat dem Propheten s.a.w. geholfen. Und er hat die Muslime auch geschützt. Und er hat sozusagen, er war eine Person, die eigentlich auch gelitten hat. Abu al-Bukhturi ibn Hisham, der war derjenige, der diesen Boykott gebrochen hat. Der Prophet war doch 3 Jahre im Boykott. Und Abu al-Bukhturi war der Grund, dass dieser Boykott gebrochen war. Der Prophet Muhammad s.a.w. hat ihm das nicht vergessen, dass er etwas Gutes für die Muslime getan hat. Und in diesem Krieg, barakallahu fikum, gab es natürlich eine merkwürdige Sache. Es gab eine merkwürdige Sache. Und zwar, Abu Ubaidah hat seinen Vater getötet. Mus'ab ibn Umair, sein Bruder, Ubaid ibn Umair. Hamza und Ali, sie haben ihre Verwandte getötet. Umar hat seinen Onkel, Al-As ibn Hisham, getötet. Weil die Religion ihnen wichtiger war, als Nationalismus und als Nationalstolz. Obwohl die Araber, die haben was anderes gehabt. Die haben was anderes gehabt. Aber subhanallah. Und von Mushrikin, von Götzendienern, wurden sehr viele Leute getötet. Für Badr. Diese Dalil nicht gesagt auf Deutsch, dass die Engel mitgekämpft haben und getötet. Doch. Was er liegt, oder? Haizum. Akhdim Haizum. Das war der Dalil. Ja. Das ist ein Sahih Muslim. Sahih Muslim von Abu Abbas. قتل في بدر الكثير من المشركين. من أهم الذين قتلوا في بدر عتبة بن ربيعة وشيبة والوليد بن عتبة أبو جهل. من قتل أبو جهل؟ قتله معاذ بن عمرو ومعوذ وكانوا صغيران. صغيرين يصغار، كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يردهم، فهجموا عليه، هجموا عليه. وثم بارك الله فيكم أتى ابن مسعود سبحان الله وضع قدمه على رقبته على وجهه، قال له لقد وطأت موطئا صعبا يا روي يا الغنم. كان أبو جهل في مكة مرة ضرب ابن مسعود ووضع قدمه على وجهه، فقال له ابن مسعود سيأتي اليوم وإن شاء الله تقلب الأمور. فصار هذا، قتل أمية بن خلف، قتله بلال. بلال قال لا نجوت إن نجا، وكان يبحث عنه فقتله. والعاص بن هشام بن المغيرة، وعبد الله بن الجراح، حنظلة بن أبي سفيان، وكثير بارك الله فيكم، حتى أبو البختري بن هشام قتل. رغم أنه سبحان الله، رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم وصى فيه قال لمن، ولكن قال لا إلا بدي قاتل أنا. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم القتلى، فوضعوا في قبر جماعي، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فناداهم النبي صلى الله عليه وسلم هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ إن وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. فقال له عمر يا رسول الله أيسمعوا؟ قال هم يسمعوني اليوم أكثر منكم سبحان الله. وطبعا انتصر المسلمون، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة وزيد بن حارثة يعلمان المسلمين بالنصر. طبعا فلما علم اليهود والمنافقون أن المسلمين قد انتصروا يعني جن جنونهم، وقال أحد زعماء اليهود بطن الأرض اليوم خير من ظهرها. طبعا أرادوا أن يقسموا الغنائم، فنزلت آيات من سورة الأنفال. قال بعض أهل العلم أن الآيات نزلت فيما بعد، ولكن قسموها، قيل أنها قسمت بالتساوي على المسلمين، وقيل أن النبي صلى الله عليه وسلم خمسها، خمس لله والرسول وللفقراء والمساكين، وخمس لي وأربع أخماس للمسلمين كلهم بحسب بلائه بارك الله فيكم. والذين استشهدوا في بدر كانوا 6 14، 6 من المهاجرين و8 من الأنصار، والنبي صلى الله عليه وسلم أعطى حصتهم لورثتهم، أعطى الحصة للورثة. وثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وفي الطريق طبعا كان معه أسرى من المشركين، كان معه أسرى من المشركين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم استوصوا بهم خيرا وأعطوهم خبز وأعطوهم تمر، ويعني عملوهم معاملة طيبة لأنهم أسرى. ولكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هنا بارك الله فيكم أمر بقتل أسيره، بقتل النضر ابن الحارث وعقبة بن أبي معيط. طبعا هذا الأمر بارك الله فيكم أخذه بعض المستشرقين للطعن في الإسلام، أنه كيف يقتل أسيرين وكذا وهي. طيب ملايين اللي قتلوهم، وملايين اللي شردوهم، وملايين اللي ذبحوهم ما شافوهم إلا هذول. ثم هؤلاء الأسيران كانوا من يعني من الذين حاربوا الإسلام بشكل عظيم. طيب اليوم ليش بيقتلوا الإرهابيين؟ طيب هذول كانوا إرهابيين وقتلوا، بس ما بيصير. على كل بارك الله فيكم، عقبة بن أبي معيط هو الذي بارك الله فيكم وضع سل الجزور على رقبة النبي صلى الله عليه وسلم، المشيمة والأمعاء تبع ناقة وضعت كلها على رقبة النبي صلى الله عليه وسلم، وضرب فاطمة. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأما النضر فهو ذلك الشيطان الذي كان يؤلب الناس على النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول في القرآن ما يقول، فأخته أخت النضر بن الحارث رثته، فقالت: أمحمد يا خير كريمة من قومها، والفحل فحل معرق، يعني هي قالت النبي صلى الله عليه وسلم ضلء، الضلء هو الولد، يعني أنت خير ولد كريمة كيف تقتله؟ فقيل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه ذلك قال: لو بلغني هذا قبل لمننت عليه، ما قتلته. سبحان الله. وطبعا بارك الله فيكم، لما استقر الأمر للمشركين للمسلمين عفوا في بدر، عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقتله. أما أبو بكر قال: لا، نفدي الفداء. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ بقوله، برأي أبو بكر. وهذا في الدين يسمى السنة التوفيقية، التوفيقية اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد برأيه، فيأتي الوحي إما مقر قل له صح، أو يأتي الوحي قل له لا اعمل غير شيء. هذه ليست السنة التوقيفية، السنة التوقيفية اللي هي خلاص وحي أصلا، الله سبحانه وتعالى قال أوحى النبي صلى الله عليه وسلم افعل كذا، فالنبي يقول أو يفعل. أما هذا ما أتى وحي النبي صلى الله عليه وسلم، فهو اجتهد برأيه. فعمر كان يريد قتله، أما أبو بكر قال: لا يا رسول الله، يعني عسى أن يهديهم الله فيكونوا لنا عضضة. أبو بكر يعني يمكن يهديهم الله للإسلام. فعمر قال: لا، مكنني من فلان، ومكن علي من عقيل، ومكن حمزة من فلان، ومكن من فلان، حتى ما يرجعوا ويؤلبوا علينا الناس. والمسلمون ما كانوا أقوياء. فالمهم النبي صلى الله عليه وسلم بارك الله فيكم لان قلبه، لان قلبه، لأن أبو بكر أيضا يعني رحيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا، ما نقتله. ووصل النذير للقريش لقريش بالهزيمة، فصاروا ينوحون وتنوح النائحات، وطبعا 70 واحد، 70 من صناديدهم، أبو جهل، عتبة بن ربيعة، شيبة بن ربيعة، الوليد بن عتبة، الوليد بن الوليد، وغيرهم، يعني أسرى، يعني فشيء مو طبيعي الذي حصل لهم. وطبعا قرروا أنهم يعني لابد أنه يثأر لهذه المسألة. بارك الله فيكم. Die Götzendiener, die in Badr getötet worden waren, waren ungefähr 70 Leute. Ungefähr 70 Leute waren sie. Die waren die Führer von Mekka. Die wurden alle getötet. Die zwei jungen Leute, Mu'adh ibn Amr al-Januh und Mu'awwadh, ومعاذ ابن عفراء، دي فان دراي يونجي لويتي، دراي يونجي لويتي، ديز دراي يونجي لويتي هابن الهي ابو جهل انجي جريفن، ابو جهل فان دي فيورا فون شرك وكفر، دي هابن يان جريفن دي هابن انجي تيوتت، ابا دي فا دي هات نوخ ني ليفن جهب، دن كان تسوي ابن مسعود، ودي هات زين زين زين فوس اوف زين هالس كتان. ابو جهل Schafe Hüter, du bist an einer hohen Stelle gekommen. Subhanallah. In Mekka hat Abu Jahl einmal Ibn Mas'ud geschlagen und er hat ihn auf den Boden getan und er hat seinen Fuß an seinen Hals getan. Ibn Mas'ud hat ihm gesagt: Eines Tages werden wir das anders haben. Und subhanallah, schaut mal, Allah subhanahu wa ta'ala lässt das nicht so. Und Umayyah ibn Khalaf wurde auch getötet, Bilal hat ihn getötet. Übrigens, Umayyah war der Herr von Bilal, Bilal war Sklave. Und Umayyah hat ihn immer schlecht behandelt und so weiter. Und das war sein, sozusagen, sein. Die haben nicht um Rache das gemacht, sondern das war für die Religion, aber trotzdem. Umar radhiyallahu anhu hat Al-As ibn Hisham, Mughira, getötet. Von den Götzendienern wurden getötet. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat befohlen und man hat ein Sammelgrab geöffnet Und man hat sie alle bestattet. Das wird der Prophet hat sie nicht so gelassen. Oder der hat sie nicht jetzt, der hat sie nicht geschnitten oder sowas. Nein, der hat sie alle in ein Grab. Und dann hat er sie gerufen. Habt ihr gesehen, was Allah subhanahu wa ta'ala euch, oder habt ihr jetzt gewusst, dass was Allah subhanahu wa ta'ala versprochen hat, wahr ist? Dann sagt der Umar, oh Prophet, die werden dich nicht hören. Der sagte ihm, doch Umar, sie hören jetzt besser als ihr. Man sagt, in dieser Stelle hat Allah das so gemacht, dass sie hören. Obwohl sie verstorben sind. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat zwei Leute geschickt, Abdullah ibn Rawaha und Zayd ibn Haritha, schnell nach Medina. Die haben gesagt, ja, die Muslime haben gewonnen. Die Leute in Medina, es gab Heuchler und es gab Juden. Als sie das gehört haben, einer von den Juden sagte, dass wir begraben worden wären, ist besser als diese Nachricht, was wir heute gehört haben. Natürlich, die waren neidisch und dann der Hass ist mehr geworden. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat die Beute, es gibt zwei Ansichten von den Gelehrten, manche sagen, der Prophet hat die Beute verteilt, alles. Und andere Gelehrten sagen, nein, der Prophet hat das fünf Fünftel gemacht, ein Fünftel für Allah und seinen Propheten und die Armen und Bedürftigen und vier Fünftel für die Sahaba. Diejenigen, die gefallen worden waren, hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ihren Hinterbliebenen die Erbe gegeben. Und dann kam der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam zurück nach Medina und die Leute sind froh, weil Allah subhanahu wa ta'ala ihnen etwas gegeben hat. Und aber es gab natürlich dann Gefangene von den Leuten von Mekka. Es gab Gefangene von den Leuten von Mekka, aber trotzdem, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, behandelt sie gut, gibt ihnen Essen, gibt ihnen zu trinken, behandelt sie gut und gibt ihnen zu essen und gibt ihnen zu trinken. Aber auf dem Weg nach Medina hat der Prophet befohlen, zwei Leute von ihnen zu töten. Einer ist An-Nadr ibn al-Harith und einer Uqba ibn Abi Mu'ayt. Warum diese speziell? Weil An-Nadr, der war ein großer Scheitan und er hat immer gegen den Islam gesprochen und er hat die Leute überall gegen den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sozusagen gestachelt. Und der andere, Uqba ibn Abi Mu'ayt, der war derjenige, der die Gedärme und Plazenta von einem Kamel oder Kamelstute auf Hals vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam getan hat und der wollte den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam einmal erwürgen. Also der wollte ihn töten. Der Prophet hat das nicht gemacht, um Rache zu nehmen. Aber diese Leute, sozusagen, sie waren so schlimm und da hat man sich überlegt, wenn sie wieder zurückkehren, dann werden sie schlimmer werden und sie werden gegen die Muslime was Schlechtes machen. Weil die Orientalisten und andere Gegner des Islam, die haben diese Geschichte genommen, ja schaut mal, was sie gemacht haben. Okay, was sind Millionen, die sie getötet haben? Okay, heute in unserer Zeit, wir können das anders erklären, ja? Darf man die Terroristen töten? Da sagt man ja. Aber was macht man die ganze Zeit? Ja, okay. Wenn Terroristen getötet werden dürfen, dann dürfen auch solche Leute. Darf man eigentlich Gefangene töten? Da sagt man nein. Aber wir haben das in dieser Zeit gesehen, dass man Gefangene auch getötet hat. Aber subhanallah. Auf jeden Fall, die wurden diese Leute getötet. Die Schwester von An-Nadr ibn al-Harith hat ein Gedicht dem Propheten sallallahu alaihi wasallam geschickt. Er sagt, du bist der Beste und der Sohn von der besten Frau. Und du konntest ihn freilassen. Aber wieso hast du ihn getötet? Der Prophet hat gesagt, hätte ich das gehört, was sie gesagt hat, hätte ich ihn freigelassen. Weil der Prophet ein weiches Herz gehabt hat. Was kann man jetzt mit den, was kann man jetzt mit den Gefangenen machen? Abu Bakr sagt, o Prophet, lass uns diese Leute bei uns lassen. Und dass wir mit ihnen über Islam reden. Und dass wir vielleicht auch sie gegen austauschen. Vielleicht nehmen sie den Islam an. Umar sagte, nein. O Prophet, lass uns diese Leute töten. Der hat ihm gesagt, ich töte den, Ali tötet den und so. Jeder sein Verwandter. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, ein Sahabi sagte, lass sie verbrennen. Der Prophet war weichherzig. Er sagte, nein, vielleicht Allah subhanahu wa ta'ala lässt sie zum Islam recht leiden. Wir lassen sie. Diese Art von Entscheidung nennt man in der Religion As-Sunnatu Tawfiqiyya. Das heißt, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam bekommt keine Offenbarung direkt, sondern der bemüht sich selber und er gibt eine Meinung von sich selbst. Wie in Dunya-Sachen, wie in den Lebenssachen. Wir haben das gehört. Al-Hubab, als er dem Propheten gesagt hat, oh Prophet, hast du diesen Platz genommen? Hast du diesen Platz genommen? Weil Allah dir die Offenbarung gesendet hat? Oder war das Meinung und Krieg? Der Prophet sagte Meinung und Krieg. Das ist auch das Gleiche. War das eigentlich eine Offenbarung? Nein, das war Meinung. Umar sagt so, Abu Bakr sagt so, Abdullah ibn Rawaha sagt was anderes. Der Prophet sagte, nein, wir machen. Dann kommt der Wahi, dann kommt die Offenbarung, entweder bestätigend oder verbessernd. Und dann kam der Jibril a.s. und die Offenbarung, dass der Prophet sie töten sollte. Weil die Muslime schwach waren und die können sie nicht sozusagen mehr halten. Und der Prophet und Abu Bakr haben geweint, dann kam Umar und er sagte, warum weint ihr? Da haben sie gesagt, Allah hat Offenbarung, wir sollten das machen. Umar sagte, der hat angefangen auch zu weinen. Die haben gesagt, warum weinst du? Der hat gesagt, ihr weint, ich weine auch. So waren sie, auch wenn sie weinen, dann weinen sie alle. Natürlich die Leute von Mekka, sie haben dann bekommen. Sie haben diese Nachricht bekommen. Und die Frauen haben angefangen zu heulen, zu schreien. Und jedes Haus von Mekka ist so ein sozusagen Platz des Trauers geworden. Und weil einer von ihnen so traurig war, er starb. Wer war das? Abu Lahab. Abu Lahab min kuthr, ya akhwa, min kuthr. الهم مات صابوا مرض اسمه العدسة صابوا مرض العدسة كان عندهم مرض خطير فمات فأولاده ما دفنوه حتى أنتن سطلع ريحته هم يعرفوا ميت ما يستطيعوا يقربوا قام آخر شيء حطوه بحبل وجروه وحطوه عند حائط ودمروا الحائط عليه يعني كبوا الحائط عليه والعياذ بالله von den Leuten, die so traurig waren, war Abu Lahab, der Onkel vom Propheten. Er war so traurig, dass die Muslime gewonnen haben. Er könnte nicht mehr, er wurde erkrankt. Und dann ist er gestorben. Und seine Kinder, seine zwei Söhne, sie wollten ihm nicht nachkommen. Sie haben Angst gehabt, dass sie auch erkrankt werden. Dann kam einer von den Leuten von Mekka, der seine Leiche stinkt und das ist verwesen. Weil dann haben sie ihn mit Seilen gezogen, sie haben ihn an einen, neben eine Wand getan und dann haben sie die Wand abgebaut auf ihn. So ist er begraben worden. Da hat Allah uns zeigt, was mit diesen Leuten passiert. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewachen. طبعا قريش لم تطق الصبر أسارة عندها أسارة بارك الله فيكم من الأسارة الأسارة أبو وداع ابن ضبيرة السهمي قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا عنده ابن تاجر وعنده مال كثير اتركه فابنه لأبي وداع. قال لقريش نعم نعم لا تستعجلوا. هو قال لقريش لا تستعجلوا وراح دفع فلوس وجاب أبو. وكان كفدية بين 4000 تقريبا 4000. ثم بارك الله فيكم أتى مكرز ابن حفص في فداء سهيل بن عمرو ففدى. وبارك الله فيكم عمرو بن أبي سفيان كان عمرو بن أبي سفيان. فأبو سفيان قال خلي يعمل اللي سيملوا منه سيرجعوا. ولكن في أحد الصحابة اسمه سعد بن النعمان، سعد بن النعمان خرج إلى مكة معتمرا، كان شيخا كبيرا من المسلمين. فأبو سفيان مسكه قال واحد واحد. فبنوا قوم سعد يعني سعد بن النعمان أتوا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم اللي هو عمرو ابن أبي سفيان ففداه به. العباس بن عبد المطلب النبي صلى الله عليه وسلم قال سمعت، قالوا ما نمت، قال يا رسول الله ليش ما نمت، قال سمعت أنين عمي العباس في وثاقه. فذهب عمر إلى الأنصار فقال لهم عم النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا هل يرضي النبي صلى الله عليه وسلم أن نطلقه؟ قال نعم، قال خذوا. وبارك الله فيكم سبحان الله انظروا إلى هذا. ولكن فدى نفسه وابني أخويه عقيل ابن أبي طالب ونوفل، كل واحد دفع 100 أوقية من الذهب. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم إنه لا مال له على واحد اسمه حليفة عتبة بن عمرو أحد بن الحارث، فقال له ما في مال. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فأين المال الذي دفنته أنت وأم الفضل وقلت لها إن أصبت في سفري فهذا لبني الفضل وعبد الله قثم؟ فقال والله إني لا أعلم أنك رسول الله، إن هذا شيء ما أعلمه إلا أنا وأم الفضل. قال له أنت خبيت مال وكذا. النبي صلى الله عليه وسلم بارك الله فيكم. ومن الأسرة كان أبو عز الشاعر، وكذلك الوليد بن الوليد، وأبو العاص بن الربيع. أبو العاص بن الربيع هو أسلم فيما بعد رضوان الله عليه، وكان زوج ابنة النبي صلى الله عليه وسلم زينب. فافتدته زينب رضوان الله عليهم أنه كان قد تركها، فأعطت قلادة كانت لأمها خديجة، فلما رآها النبي صلى الله عليه وسلم رق قلبه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. رق النبي لما رأى القلادة، قلادة خديجة رضوان الله عليها سبحان الله. فقال لأصحابه إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا عليها الذي لها ففعلوا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال ردوا عليها القلادة، فقالوا نعم يا رسول الله، فأطلقوه وردوا عليه القلادة. المهم فيما بعد أسلم رضوان الله عليه، فيما بعد بعد الحديبية أسلم العاص. ومن الأسرى وهب ابن عمير ابن وهب الجمحي، انتبهوا لقصة وهب بن عمير ابن وهب الجمحي بارك الله فيكم. وأبوه كان شيطانا من شياطين قريش، فجلس يوما بعد الحرب مع صفوان، مع صفوان بن عمير يتكلمان، فقال عمير انتبهوا، قال والله لولا دين علي ليس عندي قضاء وعيال أخشى عليهم الضيع، بعدي لركبت إلى محمد فأقتله، فإن ابني أسير عنده. صفوان قال له علي دينك أنا أقضيه عنك، وعيالك مع عيالي أواسيهم ما بقوا، لا يسعني شيء ويعجز عنهم. فقال له عمر: فاكتم علي. قال: سأفعل. قال: اصمت أنا أفعل. ثم أمر عمر بسيفه فشحذ له وسم، ثم انطلق إلى المدينة. فبينما عمر في نفر من المسلمين يتحدثون عن يوم بدر وما أكرمه الله به، إذ نظر إلى عمير بن وهب وقد أناخ بعيره على باب المسجد متوشحا سيفه، فقال: هذا عدو الله عمير بن وهب، ما جاء إلا لشر، وهو الذي حرش بيننا وحذرنا للقوم يوم بدر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أدخلوا عليه. فأقبل إليه عمر فأخذ بحمالة سيفه في عنقه فلبابه بها وقال لمن كان معه من الأنصار: أدخلوا على رسول الله. فلما رآه عمر آخذ بحمالة سيفه في عنقه قال: أرسله يا عمر، أدن يا عمر. فدنا فقال له: فما جاء بك يا عمر؟ قال: جئت لهذا الأسير الذي في أيديكم فأحسنوا فيه. قال: فما بال السيف الذي في عنقك؟ قال: قبح الله من سيوف، وهل أغنك شيئا؟ قال: اصدقني، ما الذي جئت له؟ قال: ما جئت إلا لذلك. قال: بل قعدت أنت وصفوان ابن أمية في الحجر فذكرتما أصحاب القليب من قريش، ثم قلت: لولا دين علي وعيال عندي لخرجت حتى أقتل محمدا، فتحمل لك صفوان ابن أمية بدينك وعيالك على أن تقتلني، والله حائل بيني وبين ذلك، بينك وبين ذلك. فقال عمير: أشهد أنك رسول الله. مباشرة أسلم. قال له: قد كنا يا رسول الله نكذبك فما كنت بما كنت تأتينا به من خبر السماء وما ينزل عليك من الوحي، وهذا أمر لم يحضره إلا أنا وصفوان، فوالله إني لا أعلم ما أتاك به إلا الله، فالحمد لله الذي هداني للإسلام وساقني هذا المساق. ثم أسلم بارك الله فيكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فقهوا أخاكم في دينه وعلموه القرآن وأطلقوا أسيره. فقهوه في دينه وعلموا القرآن، وقال له: روح افقه أول شيء الدين. ثم قال: يا رسول الله، إني كنت جاهدا على إطفاء نور الله شديد الأذى لمن كان على دين الله، وأنا أحب أن تأذن لي فأقدم مكة فأدعوهم إلى الله ورسوله وإلى الإسلام لعل الله يهديهم، وإلا آذيتهم في دينهم كما كنت أؤذي أصحابك في دينهم. فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم. وكان صفوان حين خرج عمير يمني نفسه الأماني ويقول: أبشروا بوقعة تأتيكم الآن تنسيكم وقد بدر. وكان يخرج فتلقى الركبان حتى قدم فأخبره عن إسلامه فسقط في يده وحلف ألا يكلمه أبدا ولا ينفعه بنفع أبدا. أما عمير فلما قدم مكة أقام بها يدعو إلى الإسلام ويؤذي من خالفه أذى شديدا، فأسلم على يديه ناس كثير، وهكذا خرج كافرا جاهدا على قتل النبي، فإذا به يعود مؤمنا صادق الإيمان. سبحان الله. أما الذي ما كان عنده مال، أما الذي ما كان عنده مال كان يجب عليه أن يعلم 10 من أبناء المسلمين القراءة والكتابة. شوفوا الدين الذي يدعو إلى العلم، هو يقول لا الإسلام وكذا، يعلم القراءة والكتابة، ما عندك علم الناس قراءة وكتابة، الحمد لله رب العالمين. أما الأسر الآخر فالله سبحانه وتعالى وعدهم بخير إن أسلموا ودخلوا الإسلام. ولذلك بارك الله فيكم كان لأهل بدر فضائل عظيمة، وكان لبدر أمور عظيمة حصلت بالنسبة للمسلمين. بارك الله فيكم. We have in that the Leute von Quraysh haben das bekommen, dass das sie verloren haben. Aber dann gibt es Gefangene in Medina. Und man muss diese Gefangene wieder bekommen. Das bedeutet, da muss man etwas machen, damit man die Gefangene von Gefangenschaft befreien kann. Und früher war die Sache so, es gab sozusagen Regeln für Krieg damals. Wenn ein Gefangener gefangen genommen wird, dann sollte man ihn sozusagen loskaufen, indem man Geld zahlt oder indem man ihn tauscht mit einem anderen Gefangenen. Es gab eine Person von ihnen, der hieß Abu Wada'a ibn Dabira al-Sahmi. Abu Wada'a ibn Dabira. Der Prophet sagte, lasst ihn bei euch. Sein Vater, sein Sohn ist reich. Leute von Mekka mal mehr machen, nicht so viel, lasst erstmal, und die Muslime werden kein Geduld mehr zeigen und sie schicken uns unsere Leute. Und keiner geht zu ihnen. Er sagt das den Leuten und in der Nacht nimmt er sein Pferd und er reitet nach Medina und er war der Erste, der dieses Versprechen gebrochen hat. Da habt ihr seinen Vater bekommen. Wenn die anderen sterben, ist egal, auch sein Vater. Der hat seinen Vater bekommen. Und da kam noch ein anderer, der ist Mikras ibn Hafs, der hat Suhail ibn Amr genommen. Und dann kam, es gab auch unter den Gefangenen Amr ibn Abi Sufyan, der Sohn von Abi Sufyan. Amr ibn Abi Sufyan. Abu Sufyan sagte, Wallah, ich werde ihn nicht holen und ich werde gar nichts sagen. Lasst ihn bei ihm. Was werden sie ihm tun? Ein Sahabi, ein alter Mann von Medina, der ist Sa'd ibn Nu'man. Der ging nach Mekka, um Umrah zu machen. Abu Sufyan hat ihn gesehen, der hat ihn erkannt, der hat ihn geschnappt. Der hat gesagt, mein Sohn ist bei euch und ich habe jetzt einen bei mir. Die Familie von ihm ging zum Propheten, sie haben gesagt, oh Prophet, der hat ihn gefangen genommen. Der Prophet hat gesagt, nimmt Amr. Und dann haben sie das ausgetauscht. Al-Abbas ibn Abd al-Muttalib, auch Barakallahu fikum, war unter Gefangenen. Der Prophet sagte den Sahaba, ich könnte nicht schlafen. Man sagte ihm, warum? Er hat gesagt, ich habe die ganze Nacht das Anin. Anin ist, wenn man sagt, oh, oh, stöhnen, heißt das, wenn man Schmerzen hat. Jammern. Oder jammern. Jammern, stöhnen und so weiter. Von meinem Onkel gehört und ich könnte nicht schlafen. Wenn ihr wollt, dann bitte lasst ihr frei. Die haben gesagt, okay, wenn Omar ist zu den Leuten von Al-Ansar gegangen, der hat ihnen gesagt, der Prophet hat das gesagt, damit sie sagt, ist der Prophet damit zufrieden? Der hat gesagt, ja. Die haben gesagt, okay, gib ihm. Aber der Prophet hat gesagt, der muss aber was sagen. Und er hat 100 so Maßeinheiten von Gold damals gegeben. Aber er und Aqil und Naufal ibn al-Harith, Naufal ibn al-Harith und Aqil und einer, der war Verbündeter von Amr ibn von Amr, von Utba ibn Amr. Der Prophet sagte ihm, gib auch, kauf ihn los. Er sagt, der hat kein Geld. Der hat ihm gesagt, dann gibst du, sein Onkel, dann gib du. Der hat ihm gesagt, aber ich habe kein Geld. Der Prophet sagte ihm, du hast aber al-Fadl, deine Frau. Du hast al-Fadl gesagt, wenn ich auf der Reise bin, dann nimm hier dieses Geld und du kannst das verstecken. Wenn mir etwas passiert, dann gibst du das al-Fadl und Abdullah und Qusam. Der hat gesagt, bei Allah, du bist der Gesandte Allahs. Weil keiner das weiß, außer al-Fadl. Dann barakallahu fikum von den Leuten auch, die waren al-Walid ibn Walid, al-Walid hat ihn losgekauft. Abu'l-As ibn Rabi'. Abu'l-As ibn Rabi' war der Schwiegersohn von unserem Propheten Muhammad sallam. Der hat den Islam nicht angenommen, aber der war treu. Der Prophet hat ihm gesagt, gib mir meine Tochter zurück. Der hat sie zurück, Zainab, radwallahu alayhi, zurückgegeben. Aber Zainab, sie wollte ihn noch, aber sie wurden getrennt durch den Islam, weil die Muslime war und er nicht. Abu'l-As ibn Rabi', der Prophet sagte, der hat mir versprochen und der hat das gehalten. Und er hat mir was gesagt und er hat die Wahrheit gesprochen. Zainab kam und die hat eine Kette von Khadija radhiyallahu anha gegeben, damit er frei wird. Der Prophet hat die Kette gesehen, der war so weich geworden und man hat die Tränen in den Augen von Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesehen. Der hat angefangen zu weinen. Warum? Der hat gesagt, ich habe die Kette von Khadija gesehen. Und ich habe mich an Khadija erinnert. Dann sagte er, wollt ihr meine Tochter, ihren Gefangenen freilassen und ihr die Kette zurückgeben? Sie haben gesagt, ja, kein Problem. Wir haben das gemacht. Und طبعا Abu al-As, später hat er den Islam angenommen. Später hat er den Islam angenommen, weil er in Hudaybiyah nochmal gefangen genommen war und der ist nach Mekka zurückgegangen. Da hat man ihn freigelassen. Der ist nach Mekka zurückgegangen und der hat den Leuten ihre Gelder zurückgegeben. Und der ist wieder nach Medina gekommen. Der hat den Islam angenommen und der hat Zainab wieder geheiratet. Radhiallahu anhu. Von den Gefangenen war Wahab ibn Umair, ibn Wahab al-Jumahi. Sein Vater Umair war ein Teufel. Der hat gegen den Islam gekämpft. Der hat schlimm. Und er war einer von den Leuten, die Grund waren, dass sie gegeneinander kämpfen. In Badr. Umair ibn Wahab al-Jumahi. Sein Sohn war Wahab. Umair war, und sein Sohn Wahab war gefangen genommen. Umair war in Mekka, in diesem Platz von Ismail a.s., wo dieser Bogen ist. Neben Al-Kaaba, es gibt so einen Bogen. Der saß so traurig. Und dann kam zu ihm Safwan ibn Umayyah. Safwan ibn Umayyah war auch ein Führer von Mekka, der gegen den Islam war. Safwan sagte ihm, was ist los mit dir, Umayyah? Der sagte ihm, ich bin traurig, mein Sohn ist gefangen genommen und ich kann nichts tun. Ich habe Schulden und ich habe viele Kinder und ich weiß nicht, was ich damit mache. Hätte ich diese Schulden nicht gehabt und hätte ich diese Kinder nicht gehabt, ich muss mich um sie kümmern, dann hätte ich mein Pferd genommen und hätte oder wäre ich zu Mohammed geritten und ihn getötet. Safwan sagte ihm, okay, deine Schulden sind meine Schulden und deine Kinder sind meine Kinder. Ich werde mich um sie kümmern. Aber mach das. Er hat ihm gesagt, okay, schweig. Bei ihnen, das Wort war ein Vertrag. Damals, es gab nicht jetzt, dass man sagt, ja, lies mal, die, was so klein gedrückt ist und unterschreiben 10 Mal und Stempel 20. Ja? Die Sache war so, ihr Wort war ein Vertrag. Er hat ihm gesagt, schweig. Dann ging Umayr, der hat gesagt, bereitet mein Pferd vor. Und er hat sein Schwert genommen, das hat Gift aufs Schwert getan und er ist geritten in Richtung Medina. Als er kam in Medina, Umar hat ihn gesehen. Der hat gesagt, der Shaitan, Feind Allahs, Umair ist da. Und er kommt nur mit Boshaften. Bestimmt hat er was Böses. Umar ging zu ihm, der hat gesagt, was willst du? Der hat gesagt, ja, ich habe meinen Sohn bei euch, der ist gefangen. Ich möchte, schaut mal, Subhanallah, wir haben Krieg. Wir haben Krieg. Und die kommen nach Medina. Aber die Muslime, die töten sie nicht. Weil das zum Vertrag gehört. Nicht, dass man Botschafter und so weiter verschlägt und Leute in Guantanamo schickt und so weiter. Möge Allah subhanahu wa ta'ala bewahren. Und diese Leute reden über Islam. Auf jeden Fall. Der hat gesagt, ja, zu wem willst du? Der hat gesagt, zum Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und man hat ihn von seinen der hat verschwert, der hat so Hänge verschwert, der hat ihn von der Hänge vom Schwert genommen und der hat ihn zum Propheten gebracht. Der Prophet sagte ihm, lass ihn Umar, lass ihn. Dann kam er. Er hat ihm gesagt, was willst du Umar? Er hat ihm gesagt, ja, mein Sohn ist bei euch. Der hat gesagt, und was ist dieses Schwert, Umar? Warum trägst du dieses Schwert? Umar sagte, ach, diese Schwerter, die haben uns nicht gebracht, schau mal, nur Feindschaften und sowas. Er hat ihm gesagt, Umair, warum bist du gekommen? Er hat gesagt, ich habe dir gesagt. Er hat ihm gesagt, Umair, warst du nicht nur zuvor in Umayyah, in Mekka neben Al-Kaaba, und ihr habt über Badr gesprochen, über die Leute, die getötet worden waren von euch, und dann sagtest du ihm, ich habe Schulden, und ich habe Kinder. Und wenn jemand sich um meine Schulden kümmert und um meine Kinder, dann werde ich zu Muhammad reiten und ich werde ihn töten. Der hat ihm gesagt, bei Allah, du bist der Gesandte Allahs. Ashhadu an la ilaha illallah. Der hat den Islam angenommen. Er hat gesagt, wir haben gesagt, du hättest gelogen. Aber Wallah, es gab niemanden. Nur ich und Safwan waren wir zusammen. Und keiner war dabei. Und keiner weiß davon. Wie hast du gewusst? Allah hat dir das offenbart. Dann sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam zu seinen Gefährten, der hat gesagt, bringt eurem Bruder den Islam bei und bringt ihm Koran bei. und gibt ihm seinen Gefangenen frei. Umar sagte, o Prophet, ich habe gegen den Islam gekämpft und gegen die Muslime Schlechtes getan. Ich möchte, dass du mir erlaubst, dass ich nach Mekka zurückkehre und ich rufe zum Islam. Und ich werde das Gleiche machen, was ich mit den Muslimen gemacht habe, mit Nicht-Muslimen in Mekka. Und der ist nach Mekka gegangen, der hat die Leute zum Islam aufgerufen und viele Leute haben den Islam angenommen. Subhanallah. Barakallahu fikum, das bedeutet, die Muslime, die haben nichts Schlimmes getan und sie wollten keinen Krieg eigentlich haben, aber sie waren sozusagen, sie waren gezwungen, das zu machen. Und der Beweis ist, dass sie ungefähr 4000 Dirham, 4000 Silbermünzen genommen haben. Wenn man das nicht kann, wisst ihr, was man gemacht hat? Dann sollte man 10 Kinder von Muslimen lesen und schreiben beibringen. Welche Religion ist die Religion des Wissens dann? Und die ruft zum Wissen. Das ist die Religion, die zum Wissen ruft. Du kannst dich loskaufen, indem du 10 Leuten lesen und schreiben beibringst. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat den Leuten versprochen, die von diesen Gefangenen den Islam angenommen, dass Allah subhanahu wa ta'ala ihnen verzeiht und dass Allah subhanahu wa ta'ala ihnen Gutes gibt. Wer das sozusagen wenn sie den Islam annehmen. Natürlich die Orientalisten, die haben viel gesprochen und so weiter, aber Barakallahu fikum, für uns ist total was anderes. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ja, Akhwa, يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعل الله اطلع على قلوب أهل بدر فقال لهم افعلوا ما شئتم قد غفرت لكم وما في واحد من أهل بدر إلا مغفور لهم بإذن الله سبحانه وتعالى ولهم فضائل عظيمة لأهل بدر وفضائل عظيمة لأهل بدر أما نتائج هذه الغزوة أولا أنها قوت المسلمين ثانيا أن كفار قريش أصبح عندهم خوف من المسلمين ثالثا زعزعت نفوس المنافقين واليهود الذين كانوا أعداء للإسلام وكان في هذه المعركة آثار روحية ومعنوية للمسلمين أولا يا أخوة أن النصر من عند الله وليس الإنسان يظن أنه أكثر أو عنده قوة أكبر أنه سينتصر لا والله النصر من عند الله سبحانه وتعالى وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم مبدأ الشورى بين المسلمين واحترام النبي صلى الله عليه وسلم لمبدأ الشورى إنسانية الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم طريقة تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع أعدائه عدالة النبي صلى الله عليه وسلم اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم المعجزات التي حدثت في هذه المعركة كان لها أمور عظيمة هذه المعركة وأثر وهذه من الأمور التي غيرت التاريخ لا شك بارك الله فيكم دي لوتة فون بدر دي لوتة دي إن بدر متكمخت هابن زي فوغدن فون الله سبحانه وتعالى جلوبت زي فوغدن فون الله سبحانه وتعالى جلوبت und Allah سبحانه وتعالى hat ihnen versprochen, dass sie ins Paradies kommen, dass sie ins Paradies kommen, barakallahu fikum, jazakumullah khair. Der Prophet Muhammad s.a.w. sagte, Allah subhanahu wa ta'ala hat die Herzen von diesen Leuten, von der Badr gesehen und er hat ihnen gesagt, tut was ihr wollt, ihr kommt ins Paradies. Das wird, dass sie von Badr waren, alle die in Badr waren, kommen ins Paradies, erstens. Zweitens, barakallahu fikum, wichtig ist, was hat man erreicht durch diesen Krieg für die Muslime? Erstmal, dass die Muslime stark geworden sind und die anderen, die haben jetzt gewusst, dass die Muslime nicht schwach sind. Zweitens, die Leute von Mekka, die haben Angst bekommen und die wissen jetzt, die Muslime sind eine Macht geworden, nicht wie früher. Drittens, durch diesen Sieg haben die Juden und die Heuchler Angst bekommen, die in Medina waren. Das wird jetzt, die Muslime sind stark. Und es gibt natürlich viele, viele Vorteile für die Muslime durch diesen Badr. Erstens, barakallahu fikum, wie stark gläubig die Muslime waren und wie sie selig waren. Zweitens, die waren wenig und die haben die anderen besiegt. Das ist, der Sieg ist von Allah subhanahu wa ta'ala und nicht von den Leuten. Nicht, dass man denkt, ja, ich habe viele Waffen, dann kann ich alles tun. Nein, nein, nein. Das kommt von Allah subhanahu wa ta'ala. Drittens, die Shura. Shura, das bedeutet, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam den Leuten nach ihren Meinungen gefragt, aber dann hat er entschieden. Das heißt nicht, jeder, der eine Meinung hat, muss das passieren. Nein. Sondern man fragt und man hört und man entscheidet. Und so hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam das gemacht. Dann die Art und Weise, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam mit den Leuten umgegangen ist. Seine Gerechtigkeit, salawatullahi wa salamu alayhi, und seine Menschlichkeit, indem er diese Leute auch befreit hat. Und er hat ihnen nicht getan. Siebten, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat sich selber bemüht in der Religion. Achtam, barakallahu fikum, die Wunder, die in Badr passierten, barakallahu fikum, jazakumullahu khair. Ja, es gibt viele Wunder, die hier gemacht. Das ist barakallahu fikum Badr, das ist in diesem Zusammenhang Badr. Und dann kommen wir zu Ende des Jahres 2 von der Auswanderung. Eine der wichtigsten Sachen, die in diesem Jahr passierten, barakallahu fikum, war, dass Ali, radwanallah alayhi, Fatima geheiratet. Min ahamm al-ahdath fi hadhihi as-sana, zawaj Ali bi Fatima. زواج علي بفاطمة يا أخو علي بن أبي طالب ما كان ما كان يستطيع أن يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له أريد فاطمة كان يستحيل تاني ما عنده شيء ما عنده شيء فأذت مولاه له فقالت له ليش ما تخطب فاطمة قال شلون بدي يخطب فاطمة ما عندي شيء قالت له اذهب للنبي صلى الله عليه وسلم وان شاء الله النبي صلى الله عليه وسلم يعطيك فاطمة فصار تكلم معه حتى ذهب علي فجلس عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ليش جيت يا علي ليش فقال له فسكت علي بن ابي طالب قال له في لك حاجة فسكت قال له يا علي لعلك جئت تخطب فاطمة فقال له نعم فقال له وهل عندك من شيء مهر يعني قال له ما عندي شيء قال له لا أنا كنت أعطيك درع كنت أعطيك درع قال له طيب الدرع مات 4 دراهم ما تساوي شيء يعني قال له خلص زوجتك فاطمة بالدرع روح وجهزها وكان جهازها شيء وطبعا أنجبت الحسن والحسين رضو الله عليهما سيدا شباب الجنة في هذا العام كذلك بارك الله فيكم توفيت رقية بنت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولما رجع المسلمون بارك الله فيكم من بدر منتصرين فإذا برقية كانت قد ماتت لذلك تأخر عثمان وما خرج إلى بدر لأن رقية ماتت رضوان الله عليها وكان يطببها بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك بارك الله فيكم مات عثمان ابن مضعون وعثمان بن مضعون لما مات يا أخوة النبي صلى الله عليه وسلم بكى حزنا عليه لأنه كان أخوه النبي صلى الله عليه وسلم بالرضاع فحزن عليه النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم أتى بحجر أمر صحابي يأتي بحجر الصحابي ما استطاع يحمله فذهب النبي صلى الله عليه وسلم فحمله وأتى وضعه على قبره قال أعلم به قضاء أخي وقال العلم خاص بعثمان المضعون طبعا عثمان المضعون سماه النبي صلى الله عليه وسلم سلفنا الصالح لذلك لما مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم إلحق بسلفنا الصالح عثمان ابن مضعون إذن انتبهوا كلمة سلفنا الصالح هذه لم تأتي عبثا النبي قال الحق يا إبراهيم بسلفنا الصالح من هو السلف الصالح؟ عثمان ابن مضعون رضوان الله عليه وهو طبعا من أهل الجنة وبذلك بارك الله فيكم ننتهي من السنة الثانية للهجرة وسنبدأ إن شاء الله في السنة الثالثة للهجرة بقت من سنين ما بقى كثير آمين ويصبركم عليه Barakallahu fikum. Von den wichtigsten Ereignissen in diesem Jahr, außer Badr und außer die anderen Dinge, die wir oder Handlungen, die wir erzählt haben, war die Heirat von Ali und Fatima. Die Heirat von Ali und Fatima. Ali wollte Fatima heiraten, aber der wusste nicht wie. Dann kam eine Sklavin und sie hat ihm gesagt, willst du Fatima nicht heiraten? Der hat gesagt, ich kann ihr nicht geben, was soll ich tun? Ich habe nichts. Der hat ihm gesagt, geh zum Propheten und sag ihm, ich möchte Fatima heiraten. Ich kann nicht. Der hat ihm gesagt, mach. Am Ende ist Ali gegangen. Ali, radhiyallahu anhu, saß beim Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und Ali hat sich geschämt, was zu sagen. Der saß nur so. Der Prophet sagte ihm, Ali, brauchst du etwas? Ali, radhiyallahu anhu, schweigt. Der Prophet sagte ihm, Ali, bist du gekommen, um Fatima zu heiraten? Ali sagte, ja. Sag mal, Allah subhanahu wa ta'ala offenbart den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wie soll der wissen? Wenn er sagt, willst du Fatima heiraten, deshalb bist du gekommen? Ali sagt ja. Er sagt, okay, was kannst du ihr geben als Morgengabe? Dann sagt er, ich habe gar nichts. Ich habe nichts. Er sagt, doch, ich habe dir einmal ein Schutzschild gegeben. Der hat ihm gesagt, oh Prophet, das kostet kein 4 Dirham. Das ist gar nichts. Der hat ihm gesagt, okay, du kannst Fatima nehmen und du gibst ihr Morgengabe diese Schutzschild. Und so hat Ali radhiyallahu alayhi sie geheiratet, radhiyallahu alayhi und radhiyallahu alayhi und natürlich Al-Hassan und Al-Hussein und Umm Kulthum und Zainab, die sind alle die zwei Töchter von Ali ibn Talib und zwei Söhne, und man sagt auch Muhsin von Ali radhiyallahu alayhi und von Fatima, und Hassan und Hussein nur genug, die sind die Führer von der Jugend im Paradies. Und in diesem Jahr, barakallahu fikum, als der Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam zurückkam von Badr, dann kam barakallahu fikum die Nachricht, dass Ruqayya, seine Tochter, gestorben ist. Uthman war der Mann von Ruqayya. Und Uthman ist nicht mit zum Badr. Warum? Weil er bei Ruqayya geblieben hat. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte ihm, du musst bleiben, geblieben ist. Du musst bei ihr bleiben, weil sie krank war. Als sie zurückkamen, sie war schon gestorben. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi hat sie begraben und so weiter. Und barakallahu fikum, in diesem Jahr auch starben diese 14 Sahabi, oder wurden diese 14 Sahabi gefallen, das wird Märtyrer. Und einer von den Sahaba ist gestorben, Uthman ibn Mab'un. Der war ein Milchbruder vom Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und der Prophet, als ihn bestattet hat, der Prophet hat geweint. Und man hat die Tränen an die Wangen von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesehen, weil ich so traurig war. Nicht traurig, weil er gestorben ist, wir sterben alle, aber das war natürlich diese Trennung. Und barakallahu fikum, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat jemandem befohlen, dass er einen Stein nimmt, damit er ihn aufs Grab tut. Aber der Sahabi, der Gefährte, konnte das nicht tragen. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist selber gegangen, der hat das getragen und der hat das getan, der hat gesagt, dass damit ich mir das Grab von meinem Bruder merke. Die Gelehrten sagen, das vielleicht speziell für Uthman ibn Mab'un, nicht für alle. Und Uthman ibn Mab'un, der Prophet hat ihn genannt, As-Salafu Salih. Weil als Ibrahim, der Sohn vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, starb, er hat gesagt, Il-Haqq bi-Salafina Salih. Sei auf Spuren von unseren guten Vorfahren, Uthman ibn Mab'un. Deshalb, wenn wir sagen heute, Salafun al-Salih, das kommt nicht von Lehre. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat das gesagt. Barakallahu fikum, jazakallahu khair. Auf jeden Fall, das waren die Ereignisse, die wir im Jahre 2 von Al-Hijra, barakallahu fikum, erwähnt haben. Es gab sehr viele, barakallahu fikum, Ereignisse im Jahr 2. Es gab sehr viele Themen, die mit der Religion zu tun haben. Und das nächste Mal, inshallah, fangen wir mit dem dritten Jahr von Al-Hijra. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns auf dem richtigen Weg des Islam befestigen. Wenn ich was Gutes gesagt habe, dann ist die Durchhilfe Allah subhanahu wa ta'ala. Wenn was Schlechtes oder Falsches von mir und von Shaitan, möge Allah subhanahu wa ta'ala mir verzeihen. Entkommt zu allen, tfaddalu ma'antkum. Ya jami'in tim sakkar wa nam battalana. حسين حمزة رضي الله عنه لما قتلهم هم كانوا بني عمومتهم، بني عمومتهم، أبناء عمومة. مو بني هاشم شيخ؟ لا، هم يلتقوا في جد. كلهم قريش؟ قريش قبيلة واحدة. نعم. Der sagte Hamza und Ali haben Utba und Shayba getötet. Du hast gesagt, die waren ihre Verwandten oder Cousin. Ja, Cousin nicht direkt, sondern das wird von der gleichen Familie. Und bei den Arabern, wenn du von meiner Familie bist, dann bist du automatisch mein Cousin. Nicht unbedingt, dass dein Vater mein Onkel ist. Nein. Wir haben die Muslime, die Gefangenen festgehalten, eingekettet oder in die Gitter oder damit sie nicht weglaufen, die Gefangenen von Badr. Das könnten sie nicht weglaufen. Es gab sowas nicht. Damals, die Sachen waren anders. Die Ehre, das war Ehre, Ehre. Übrigens, bei Chinesen früher, als sie gekämpft haben, oder bei Japanern, als sie gekämpft haben, und einer von ihnen wurde sozusagen besiegt, der hat sein Römmch, was ist Römmch? Speer. Der hat sein Speer in den Boden gesteckt und der ist im Stehen geblieben. Der hat sich nicht auf den Boden fallen lassen oder der fiel nicht auf den Boden als Ehre. Und die anderen, als sie das gesehen haben, die haben ihn nicht so angegriffen, alle oder sowas. Einzel war die Sache. Es gab andere, die, und bei den Arabern war die Sache so, die waren, du hast verloren, dann machst du nicht mehr, weil du verloren hast. Natürlich, man weiß nicht, ob man sie gekettet hat und so weiter. In Filmen, man hat sie gekettet, aber ich weiß nicht. In Filmen war das so, aber ich weiß nicht jetzt, ob der Film, der neue Film, wie das aussieht. قال يعني هل كانوا مربطينهم وبالسلاسل ومسلسلين وكذا؟ قلت له بهذاك الوقت كان يختلف الأمر، يعني كان الإنسان إذا خسر المعركة خلص من حاله ما يعمل شيء. عند الصينيين أو الياباني كان الذي يقتل في الحرب ما كان يقع، كان يضع رمحه في الأرض ويبقى واقف. وكانوا إذا قتلوا واحد من الأبطال كانوا يأتون عنده ويحيوه، يركع له احتراما لبطولته. كانت الأمور غير، ما كانوا مثل اليوم كل واحد يخاف من خياله. نسأل الله السلامة. قال لك لو تشوفوني بعملهم. نسأل الله السلامة. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. ونبقى الله سبحانه تلفون مين فون وش أني من الحمد لله رب العالمين. صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سيما كثيرة. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد يا عباد الله الدين النصيحة يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم النصيحة لكي تبقى الأمة على طريقها ثابتة لكي تبقى الأمة على طريقها ثابتة ولكي يعلم الناس طريق الحق فلا بد من التناصح والنصيحة تكون لله ولكتابه ولسنة نبيه ولأئمة المسلمين وعامتهم ومن باب النصيحة كذلك بارك الله فيكم التحذير من بعض الأخطاء التحذير من بعض الأخطاء التي يقع فيها الناس ونحن اليوم نقع في أخطاء كثيرة منها إضاعة الأوقات تضيع الوقت وهذا الوقت سنسأل عنه بين يدي الله سبحانه وتعالى لأن الله سيسألنا يوم القيامة عن عمرنا فيما أفنيناه وعن شبابنا فيما أبليناه لذلك سنسأل عن هذا الوقت ثم خطأ آخر يقع فيه الكثير من الناس التكلم فيما لا يعنيه يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه أي أنه أمر لا يعنينا في الدين ولا يعنينا في حياتنا فلا نتكلم فيه وإنما نتركه لصاحبه والأمر الثالث من الأخطاء التي قد يقع فيها بعض أهل الإسلام الاهتمام بتوافه الأمور كسماع تخويفات المرجفين وتوقعات المثبطين وتوهمات الموسوسين الانشياق وراء مرضى القلوب ومرضى البصيرة والعياذ بالله ومن الأخطاء التي وقعت فيها كذلك الأمة نطق الرويبضة الذين يتكلمون في أمور لا يفهموها ولا يعرفوها أي الرويبض هو ذلك الجاهل هو ذلك الجاهل الذي لا يعلم الذي يتكلم في أمور كبيرة كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وينطق الرويبضة قالوا ما الرويبضة أو من قال الرجل التافه يتكلم في أمر العامة لو قيل لأحد تعالى وازرع قلبا لآخر ليقول مباشرة لست طبيبا ولا جراحا حتى أقوم بهذه العملية وليقيل لإنسان تعالى وخطط لنا بناء من 50 طابق لقال لست ذلك المهندس ولو قيل لذاك تعال وافعل أو افعل يقول ليس من اختصاصي ولكن عندما نتكلم في دين الله يتكلم الكل ويسكت أهل الاختصاص فنسأل الله السلامة نسأل الله السلامة ومن الأخطاء العظيمة التي ابتلينا فيها في هذا الزمان الطعن في ورثة الأنبياء الطعن والقدح في ورثة الأنبياء وهم العلماء والدعاة فتجد والعياذ بالله رويبضا لا يفقه اسمه ولا يعرف من القرآن رسمه تجده يطعن في خير هذه الأمة في أولئك الذين قال فيهم رسول الله إنما الأنبياء هم العلماء علماء الهدى الثقات الذين يدلون الناس على الخير فهذه من الأخطاء العظيمة التي وقع فيها الكثير من الناس بل تجد إنسانا لا يعرف من العلم شيئا يطعن في صحابة النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، ومن طعن في الصحابة فهو زنديق من الزنادقة والعياذ بالله، وليس له نصيب ولا حظ في الإسلام، كما قال الإمام مالك رضوان الله عليه. ليست القضية أننا نقول أن العلماء معصوم، أن العلماء معصومون، لا ليسوا معصومين، إنما قد يخطئ العالم، ولكن أن نبدأ ونقدح بهم وبأعراضهم فهذا من الضلال البعيد. قال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. من فوق سبع سماوات مدح الله العلماء وأثنى عليهم أنهم يشهدون شهادة الحق، علماء الخير الذين يدلون الناس على الخير. وقال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ والله لا يستوون حتى في أمور الدنيا، والله لا يستوون. فالطبيب الناجح والمهندس الناجح والخباز الناجح والنجار الناجح والتاجر الناجح غير الفاشل، والذي له علم ويعرف صنعته غير الذي لا يعرف صنعته، ومن اشتغل في غير فنه أتى بالعجائب والعياذ بالله. قال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي العالم يخشى الله سبحانه وتعالى، أما الجاهل يقع في الخطأ وفي المعصية وفي البدع والضلال والعياذ بالله. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم: فضل العالم على العابد، فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، كفضل النبي على أدنى واحد من المسلمين. وقال صلى الله عليه وعلى وسلم: إن الله وملائكته وآل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها والحوت في البحر يصلون على معلمي الناس الخير، أي يدعون لهم ويثنون عليهم ويباركون على العلماء، حتى النملة في جحرها وحتى الحوت. فكيف بالمسلم عليه أن يقدر العلماء وأن يكون على طريقهم، وأمة لا تتبع علماءها ولا تقدر علماءها ستفشل أبدا، ستفشل لأنها ما اتخذت طريق ربها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، وإنما ورثوا العلم. ومن هم الذين يعلمون الناس العلم؟ إنما هم علماء الدين، علماء الدين الثقات، علماء الخير الثابتون على طريق الحق. ولكن أن يبدأ بعض الناس بالطعن بسادة الأمة وبخير هذه الأمة وبورثة الأنبياء فهذا خطأ خطير. وإياك أيها المسلم أن تقع في أعراض الناس، فكيف بأعراض العلماء؟ فللمسلم طريقة في التعامل مع العلماء. قال الإمام أحمد: الناس أحوج إلى العلم منهم إلى الطعام والشراب، لأن الطعام والشراب يحتاج إليه في اليوم مرتين أو ثلاثة، والعلم يحتاج إليه في كل وقت. العلم يحتاجه الإنسان في كل وقت، أما الطعام والشراب مرة أو مرتين أو ثلاثة في اليوم. فهناك بارك الله فيكم قواعد للتعامل مع العلماء: أولا موالاتهم ومحبتهم، فهم ورثة الأنبياء، وجعلهم الله سبحانه وتعالى بمنزلة النجوم يهتدى بهم في ظلمات البر والبحر، وقد أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم، أي على دراية وهداية علماء الأمة الثقات الذين يمشون على طريق الحق ويعلمون الناس الحق. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: علماء وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأثر وأهل القبلة والنظر لا يذكرون إلا بالجميل لا يذكرون إلا بالجميل ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل أي هو على غير الطريق. ثانيا احترام العلماء وتقدير العلماء لأن توقير العلماء وتقديرهم واحترامهم من السنة. يقول صلى الله عليه وعلى اله وسلم ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويعرف لعالمنا قدره ويعرف لعالمنا قدره أو حقه. وفي حديث أبي موسى الأشعري مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من إجلال الله تعالى أي من تعظيم الله سبحانه وتعالى إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجاف عنه وإكرام ذي السلطان المقصد. أخرجه أبو داود. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه إن من حق العالم ألا تكثر عليه السؤال ولا تعنته في الجواب وأن لا تلج عليه إذا كسل ولا تأخذ بثوبه إذا نهض ولا تفشين له سرا ولا تغتاب عنده أحدا وإن زل قبلت معذرته وعليك أن توقره وتعظمه لله ما دام يحفظ أمر الله ولا تجلس أمامه وإن كانت له حاجة سبقت القوم في خدمته. هكذا يكون المسلم مع أهل العلم والعلماء. ثالثا الأخذ عن العلماء الدين والعلم والسعي إليهم فمن أراد أن ينال شيئا من إرث النبوة وميراث الأنبياء فعليه أن يجالس العلماء وأن يأخذ عنهم. قال صلى الله عليه وعلى اله وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه أو يبتغي فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. قال أبو حنيفة رضي الله عليه قال جالس الكبراء وخالد العلماء وخالط الحكماء. وقال أبو الدرداء رضوان الله عليه من فقه الرجل ممشاه ومدخله ومخرجه مع أهل العلم أن يكون مع العلماء لأنك مع العالم قد تأخذ منه علما قد تستفاد منه حكمة وقد تتعلم منه الدين. أما إذا كنت مع جاهل أو فاسق فإنك والعياذ بالله قد تقع في الحرام وقد تقع في المعصية وقد تقع في الغيبة والنميمة والطعن في أعراض الناس. فنسأل الله السلامة. رابعا أن نراعي مراتب العلماء لأن العلماء درجات ليس كلهم بدرجة واحدة وإنما هناك أعلم ولكن لا يعني ذلك أن نخوض في هذا الأمر وأن ننسى تعلم ديننا. من أعلم ومن عنده علم أكثر لا وإنما أن نعطي لكل عالم حقه. خامسا الحذر من القدح في العلماء. إن الطعن في العلماء ليس طعنا في ذواتهم وإنما هو طعن في الدين والدعوة التي يحملونها والعلة التي والملة التي ينتسبون إليها. والطعن في العلماء محرم لأنهم من المسلمين والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم أو عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ويكتسب مزيد من الحرمة لأنه وسيلة للطعن في دين الله سبحانه وتعالى. وهذا مراد السالكين مسالك الضلال لما يطعنوا في الصحابة ولما يطعنوا في العلماء ولما يطعنوا في الدعاة إنما المراد منه شيء آخر وهو والعياذ بالله صد الناس عن علمهم. قال عبد الله بن المبارك حق على العاقل أن لا يستخف بثلاثة العلماء والسلاطين والإخوان. فإنه من استخف بالعلماء ذهبت آخرته، خسر آخرته وآخرته والعياذ بالله. ومن استخف بالسلطان ذهبت دنياه، ومن استخف بالإخوان ذهبت مروءته. وقال أبو سنان الأسدي: إذا كان طالب العلم قبل أن يتعلم مسألة في الدين يتعلم الوقيعة في الناس، متى يفلح؟ متى يفلح من يتعلم الوقيعة في الناس قبل أن يتعلم دينه؟ وقال الحافظ ابن عساكر رضوان الله عليه: اعلم أخي، وفقنا الله وإياك لمرضاته، وجعلنا ممن يخشاه ويتقيه حق تقاته. إن لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في هتك أستار منتقصيهم معلومة، لأن الوقيعة فيهم بما هم منه براء أمر عظيم، والتناول لأعراضهم بالزور والافتراء مرتع وخيم. وقال أيضا: من أطلق لسانه في العلماء بالسب أو الثلب ابتلاه الله قبل موته بموت القلب. اي والله، من تكلم في علماء الخير ابتلاه الله بموت القلب في هذه الدنيا. وقال الإمام أحمد: لحوم العلماء مسمومة، من شمها مرض، ومن أكلها مات، أي من وقع في غيبتهم، ومن تكلم فيهم بالباطل والكذب والزور والعياذ بالله. قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى: أسأل الله أن يعين العلماء على ما ينالونه من ألسنة السفهاء، لأن العلماء ينالهم أشياء كثيرة. إننا نسمع ما ينسب إلى بعض أهل العلم المرموقين، إذا ما تحققنا وجدنا أن الأمر خلاف ذلك، أن يقول الناس فلان يقول وفلان يقول من العلماء، ثم يتثبت الإنسان فيكون الأمر كذبا والعالم لم يقل ذلك، وهذه جناية كبيرة. ثانيا: تضخيم الأخطاء، فهذا خطأ وعدوان، فالعالم بشر يخطئ ويصيب، لا شك. أما تضخيم الخطأ وذكره في أبشع حالاته فهذا عدوان على أخيك المسلم، وعدوان حتى على الشرع، لأن الناس إذا كانوا يثقون بعالم ثم زعزعت ثقتهم به، فإلى من يتجهون؟ أيبقى الناس متذبذبين لا لهم قائد يقودهم إلى السنة وإلى الدين؟ أم ماذا يفعلون؟ إذا تزعزعت صورة العلماء عند الناس، ترك الناس العلماء وأخذوا من الجهال والروالبضة وأهل الضلال فإذا أخذوا منهم ذهب الدين، وعمل كل واحد على رأسه وبمزاجه واتبع هواه، فذهبت الأمور وفشل المسلمون. فاحذر أيها المسلم من هذا. وقال الشيخ طاهر الجزائري وهو على فراش الموت كلمات رائعة قال فيها رحمه الله: عدوا رجالكم أي علماءكم، وفروا لهم بعض زلاتهم، وعضوا عليهم بالنواجذ لتستفيد الأمة منهم ولا تنفرهم لئلا يزهدوا في خدمتكم. لا تنفرهم، لأنهم إذا زهدوا في خدمتكم تركوكم، وإذا ترك العلماء الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله، كما قال الحسن لولا العلماء، الحسن البصري قال: لولا العلماء لصار الناس كالبهائم، لأنه لا يوجد أحد يبين لهم دينهم ويبين لهم الحلال والحرام. وقال ابن الحاج بعد ذكره حديث: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. لا شك أن هذا الذي ذكره من بذاءة اللسان، وهي ممنوعة في حق أحد عامة الناس، يعني في حق أي مسلم، فكيف بها في حق العلماء العاملين ورثة الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم، كيف إذا طعن بهم رضوان الله عليهم؟ علماؤنا نجومنا، علماؤنا بارك الله فيكم هم الذين نقتدي بهم، وهم الذين يبينون للأمة الحق، فإن تزعزعت صورتهم نال أهل الباطل ما أرادوا، وإذا ترك الناس طريق أهل العلم وقعوا في هذه المسألة. فاحذروا أيها المسلمين من أولئك الذين يريدون أن يشوهوا صور العلماء. نعم هناك من علماء السوء، ونعم هناك من العلماء من يخطئ، ولكن الحمد لله أنه جعل في كل زمان لهذه الأمة من يبين لها دينها، ومن يحقق لها عقيدتها، ومن يعلمها أمور الحلال والحرام. فعلى هذا الطريق فلنبقى يا عباد الله. أما ذلك الذي يطعن في الناس ويطعن في العلماء ويكذب ويبهت والعياذ بالله طعنا في أعراضهم أو في ذممهم أو في أقوالهم، إن أخطأ أخطأ العالم، أخطأ العلماء رضوان الله عليهم، وخطأهم إن اجتهدوا فيه فهم مأجورون على هذا الخطأ، لأن النبي يقول إذا حكم الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا حكم فأخطأ فله أجر واحد. فإذا كان العالم على طريقة السنة وعلى طريقة الخير، وكانت أصوله أصول أهل السنة الحقيقة، فهذا العالم إن أخطأ أيضا فهو مأجور. أما الذي يطعن في عرضه وفيه فهو مأزور والعياذ بالله. بعث عمر رضوان الله عليه إلى أهل الكوفة من يسأل عن سعد ابن أبي وقاص المبشر بالجنة المستجاب الدعوة. النبي صلى الله عليه وسلم قال أن سعد مستجاب الدعوة. بعث عمر إلى أهل الكوفة يسألهم عن سعد بن أبي وقاص رضوان الله عليه، فكانوا يدخلون المسجد فالناس يثنون على سعد خيرا، كان أمير الكوفة، يثنون عليه خيرا ويقولون أنه رجل صالح. فدخلوا مسجدا لبني عبس، وكان هناك رجل يقال له أبو سعدة، فسئل الناس عن سعد، فقام أبو سعدة وقال: أما سألتموني عن سعد فإنه لا يعدل في القضية، ولا يحكم بالسوية، ولا يمشي مع الرعية. أي أنه جبان خائن والعياذ بالله. فقام سعد فقال: اللهم إن كان قام هذا رياء وسمعة فأعم بصره وأطل عمره وعرضه للفتن. وكثر في زماننا أبو سعدة، أبو سعدة أصبح كثير دعا عليه، قال: اللهم، في رواية: اللهم أطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن. فكان هذا الرجل قد عمر ونزل شعر حاجبيه على عينيه لا يرى، وانحنى ظهره، كان يقف للبنات للجاريات في الشوارع والعياذ بالله يغمزهن، فيقال له: أيها الشيخ الكبير ماذا تفعل؟ يقول: شيخ كبير مفتون، أصابته دعوة سعد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن من طعن في العلماء وبهتهم وأراد في علماء الأمة الموثوقين أراد فيهم شرا، أسأل الله أولا أن يهديه، وإلا أسأل الله أن يحقق فيه دعوة سعد. اللهم أطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن، لأن هذا الذي يطعن في علماء الدين والدعاة إنما يصد عن دين الله ويصد عن سبيل الله، فنسأل الله السلامة. وأما العالم إذا كان على الحق فإن الله يؤيده. دعا الحجاج ابن يوسف الثقفي، دعا الحسن البصري ليفتك به، وكان الحجاج معروفا بالفك والقتل، فدعا الحسن البصري ربه. فلما دخل إلى الحجاج قام الحجاج واستقبله وأكرمه وخرج مرفوع الرأس مرفوع الجبين بدعواه. والحسن كان يوما في مجلسه وكان هناك من المعتزلة من يسببون الفتن في مجلس الحسن، فرفع يديه وكانوا ثلاثة، فرفع يديه فقال اللهم اكفناهم بما شئت، فخر اثنان منهما ميتان. فإياك يا عبد الله، إياك أن تطعن في أراضي المسلمين، وإياك والحذار الحذار أن تطعن في علماء الدين الثقات. وأنا أقول علماء الدين ليسوا معصومين، إنما يخطئون، ولكن الخطأ يوجه ويبين ويبينه العلماء. أما أن كل من هب ودب يتكلم في أهل العلم أو يطعن في أعراضهم، وخاصة الذي جرى في زماننا، فاعلموا أن هذا من سبيل الخسارة وعلى سبيل الخسارة والعياذ بالله. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لنكون خير الناس، وأن يوفقنا لنكون على طريق العلماء الربانيين. ندعو لهم بالخير. اللهم ارحم علماءنا، اللهم ارحم علماءنا، اللهم ثبتهم على الحق، اللهم ثبتهم على الحق، اللهم اجعلهم هداة مهديين، اللهم احشرهم في زمرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع الصالحين. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه، واجعلنا من أهل الخير أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، الأسلوب يبلغ الله بين جنيدين ديم ألبان هيرتين ودش بتصوغي داس كاينين جدين من نفاهك ونغيت أنبيتت أوصى الله وكاينين جدين من إلجيز أنبيتت فولت أوصى محمد صلوات الله وسلامه عليك دين الله ونلت سبت زنتك وتشتق قفت محمد صلى الله عليه وسلم هتونس كزاك دي ريليجيون إسراك تسوكيبن تسبيدون داس من دين أندغن غوتن راتشلاك جبت. Und das ist unsere Religion, das ist ein wichtiger Anteil. Und Rat zu geben, guten Rat zu geben, das heißt einmal, dass man den Leuten zum Guten aufruft und dass man auch die Leute, das Schlechte, dass man den Leuten das Schlechte zeigt und dass man die Leute vor Fehlern auch warnt. Und wir haben leider, heute wir Muslime, wir haben ein paar Fehler, die sind schrecklich. Nicht bei allen Muslimen, aber leider bei vielen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Ein Fehler davon ist, dass wir unsere Zeiten verlieren. Dass wir unsere Zeiten verschwenden. Dass wir unsere Zeiten umsonst verlieren. Und der Prophet Muhammad s.a.w. sagte, Allah wird uns nach dieser Zeit fragen. Was hast du in dein Leben getan? Wie hast du deine Jugend investiert? Was hast du gemacht? Das wird jede Sekunde ist gezählt. Und wenn du das nicht richtig benutzt und richtig ausnutzt, dann bist du und bin ich der Verlierer. Deshalb aufpassen, Barakallahu fikum. Man sollte die Zeiten so nutzen, indem man Gutes schafft. Entweder für Religion oder auch für Dunya. Aber nicht, dass man die Zeiten einfach verliert. Zweitens, Barakallahu fikum, dass manche, wa la hawla wa la quwwata illa billah, an Sachen, oder sie wollen mit Sachen zu tun haben, das geht sie nicht an. Das geht dich nicht an. Und der Prophet sagte, zum guten Islam eines Moslems ist, dass er das verlässt, was ihm nicht angeht. Und er sagt, wenn uns etwas in der Religion nicht angeht und wenn etwas uns in der Dunya nicht angeht, dann lassen wir. Und drittens, noch ein Fehler, und das ist Barakallahu fikum, dass manche, subhanallah, die Sachen, die nicht wichtig sind, die machen das wichtig. Und die Sachen, die wichtig sind, die Handlungen, die wichtig sind, die sehen das unwichtig. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Nein, der Muslim ist anders. Der Muslim hat eine Aufgabe in diesem Leben. Allah hat ihn erschaffen. Er hat ihm diese Offenbarung gegeben. Und der Muslim ist nicht wie die anderen. Der Muslim hat eine Aufgabe, eine Botschaft in diesem Leben. Und er muss das weitermachen. Und noch ein großer Fehler, wal'iyadu billah, was wir haben, ist Al-Qil wal-Qal. Reden hinter dem Rücken von den anderen. Der sagt, der macht, der tut. Das geht dich nicht an. Lass die Leute, wenn du das machst, dann verlierst du selber. Verlierst du selber, weil jedes Wort gezählt wird. Lass die Leute in Ruhe. So sollten wir eigentlich sein, alle. Wir reden über etwas, was wichtig für uns ist. Und noch ein Fehler, wal'iyadu billah, ist, dass manche Leute über die Gelehrten, über die großen Gelehrten, über die Ulama schlecht reden. Und leider, das haben wir sehr viel heutzutage. Du siehst eine Person, der hat gar keine Ahnung von der Religion. Der kann noch nicht La ilaha illallah richtig sagen. Der kann noch nicht Al-Fatiha lesen. Der kann noch nicht die Urteile in der Religion. Der hat das nicht gelernt. Dann fängt er an, über die großen Gelehrten der Umma schlecht zu reden und schlimmer, die Gelehrten zu beschimpfen und schlimmer, wal'iyadu billah, Vorwürfe verbreiten und Schlechtes über sie verbreiten. Warum? Was ist der Sinn, dass man über die Gelehrten spricht? Ich sage euch, der Sinn ist, damit die Leute diesen von den Gelehrten nicht nehmen. Und wenn die Gelehrten wenn man von den Gelehrten nicht nimmt, dann wird man von wem nehmen? Von Shaitan? Und von Anhängern von Shaitan und von Leuten, die den schlechten Weg genommen haben. Deshalb aufpassen. Und seid gewarnt, barakallahu fikum. Nicht, dass man über die Gelehrten schlecht redet. Das heißt, nicht, dass die Gelehrten keinen Fehler begehen. Es gibt Gelehrten, sind auch Menschen. Wie alle anderen Menschen, die machen Fehler. Aber das heißt nicht, wal'iyadu billah, dass man schlecht über sie spricht und sowas. Der Fehler wird beseitigt und wird korrigiert. Aber man soll Respekt haben vor diesen Gelehrten. Warum? Weil Allah das im Koran sagt. Allah sagt, Allah bezeugt, die Engel bezeugen und die Leute, die wissend sind. Die Leute, die da und das Wissen bezeugen. La ilaha illallah. Die Gelehrten sagen, diese Aya ist ein Lob an die Gelehrten und an Ulama, an die Wissenden im Islam. Weil Allah subhanahu wa ta'ala gesagt hat, wa, das wird und. Allah bezeugt die Engel und die Gelehrten. Und der Prophet sagte, sind diejenigen, die Wissen haben, wie diejenigen, die kein Wissen haben, sind sie gleich. Subhanallah. Wenn jemand dir heute sagt, komm, schreib mir ein Medikament. Du sagst ihm, aber ich bin kein Arzt, ich kann das nicht machen. Komm, bau mir ein Haus. Er sagt dir, ich bin aber kein Ingenieur. Ich bin kein Bauarbeiter, ich kann das nicht. Komm, zeig mir, wie man handelt. Und so was sagt, ich kenne das nicht. Aber wenn wir über die Religion sprechen, dann spricht jeder. Subhanallah. Wo ist unsere Logik in diesem Zusammenhang? Barakallahu fikum. Und diejenigen, die in Medizin Wissen haben, in Handel Wissen haben, in allen Bereichen Wissen haben, sind anders als die anderen auch, die kein Wissen haben. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, diejenigen, die das Wissen haben, fürchten Allah. Wenn du Wissen hast, dann wirst du Allah subhanahu wa ta'ala fürchten. Aber wenn du kein Wissen hast, wenn du unwissend bist, dann wirst du Allah subhanahu wa ta'ala nicht richtig fürchten. Und das ist sehr wichtig in diesem Zusammenhang. Der Prophet Muhammad sallallahu sagte, Allah, Allah segnet die Gelehrten. Die Engel segnen und machen Bittgebet für die Gelehrten, für die Ulama. Und auch eine Ameise macht Bittgebet für die Gelehrten. Und ein Fisch im Meer macht Bittgebet für die Gelehrten. Warum? Weil die Gelehrten den Leuten das Gute beibringen. Al-Hasan al-Basri sagte, hätten wir kein Ulama, werden die Leute wie die Tiere. Was meint ihr damit? Das heißt, man weiß nicht mehr, was man macht. Und die Gelehrten haben Erbe bekommen. Was ist diese Erbe? Das ist das Wissen. Der Prophet sagte, wir vererben kein Geld, kein Dirham, kein Dinar, kein Gold, kein Silber. Aber die Propheten haben Erbe gelassen. Und das ist das Wissen. Und die Ulama haben diese Erbe bekommen. Dann kommen manche Leute, wal'iyadu billah, die keine Ahnung haben. Dann fangen sie an, über unsere Gelehrten zu sprechen. Das war in der Geschichte. Man hat erstmal über die Sahaba schlecht gesprochen, über die Gefährten vom Propheten. Warum? Damit man die Leute verhindert, dass sie den richtigen Weg von Koran und Sunna nehmen. sollen wir aufpassen in dieser Zeit, Barakallahu fikum. Es gibt Regeln, wie man zu Ulama sein sollte. Erstmal, du musst die Ulama lieben und du musst auf ihrer Seite sein. Zweitens, du sollst Respekt haben vor den Gelehrten. Nicht nur, weil sie Menschen sind, nein, weil sie das Wissen haben. Und wenn du Respekt hast vor Wissen, dann zeigst du auch deinen Respekt, indem du Wissen vor Ulama hast. Und der Prophet Muhammad s.a.w. sagte das. Der sagte das. Derjenige ist nicht von uns, der die Gelehrten ihr Recht nicht gibt und der die Gelehrten nicht respektiert. Der ist nicht von uns, sagte der Prophet Muhammad s.a.w. Und Barakallahu fikum. Drittens, man sollte von Ulama die Religion nehmen. Von vertrauenswürdigen Gelehrten nimmt man das Wissen. Und da bleibt man mit ihnen. Abu Hanifa radhiyallahu anhu sagte, bleib mit den Leuten, die Weisheit haben. Bleib mit den Leuten, die wichtig sind, dass wir die guten Leute sind. Bleib mit den Gelehrten, du lernst bei ihnen. Abu Darda sagte, wenn jemand Wissen hat, dann sollte man aufpassen, mit wem man geht und mit wem man kommt. Also bist du mit Leuten, die gut sind, oder mit Leuten, die schlecht sind, möge Allah subhanahu wa ta'ala bewahren. Wenn du mit den Leuten, die gut sind, bist, dann wirst du auch Gutes tun. Aber wenn du mit den Leuten gehst, die schlecht sind, dann wirst du später Schlechtes begehen. Sag mal, nein, nein, ich bin geschützt. Was? Nein, nein, ich bin geschützt. Wir sehen das doch mit Augen hier. Fang mal mit den Leuten, die Haram begehen. Bleib mit ihnen für eine Weile. Dann kommt der Scheitan zu dir und er sagt dir, schau mal die anderen. Die leben doch gut. Und schau mal deine Lage. Und dann kommt der Shaitan langsam, langsam, langsam, langsam. Da rutschst du, al-Iyadu Billah. Willst du so sein? Du verlierst alles. Allah subhanahu wa ta'ala braucht uns nicht. Und wir werden vor Allah subhanahu wa ta'ala stehen. Deshalb aufpassen. Auch die Gelehrten, Barakallahu viertens, die Gelehrten, die haben verschiedene Niveaus. Die Gelehrten sind nicht alle gleich. Es gibt zum Beispiel ein Talib Ilm. Es gibt ein Talib Ilm, der mehr Wissen hat. Es gibt dann mehr Wissen, mehr Wissen, mehr Wissen. Und es gibt große Gelehrten. Dass man selber kein Wissen hat. Und da denkt man, da redet man von den großen Gelehrten, dass sie keine Ahnung haben. A'udhu billah. Möge Allah uns bewahren. Wallah, das ist eine große Sache, die unsere Umma zerstört. Die unsere Umma zerstört. Weil wenn man von den Gelehrten nicht mehr nimmt, von wem? Und wenn ein Jahl ruhiget, wenn er keine Ahnung hat und fängt er an, von den Gelehrten schlecht zu reden. Was passiert dann? Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Fünftens. Die Warnung ist das. Und das ist als Nasiha. Dass man schlecht über die Gelehrten spricht. Oder dass man hinter ihren Rücken schlecht redet. Weil sie Muslimin sind. Und wenn du hinter dem Rücken von einem Muslim schlecht redest, dann machst du Ghibah. Und das ist eine große Sünde. Lieber Mund zu. Und Ohren zu. Als dass man Riba hört oder Riba und Namima macht. Und derjenige, der Namima macht und Riba macht, der kommt nicht ins Paradies, sagte der Prophet Muhammad s.a.w. Wenn das normal ist, bei Muslimin normal, dann wenn das bei den Gelehrten, die das Wissen vom Prophetentum bekommen haben, was sagen wir dazu, möge Allah subhanahu wa ta'ala bewahren? Abdullah bin Mubarak sagte, wer schlecht über die Gelehrten redet, hat sein Akhira verloren. Hat sein Akhira, das würde sein Jenseits, hat er verloren. Wal-Iyadu Billah. Ibn Asakir sagte, wenn man schlecht über die Gelehrten redet und wenn man ihr Fleisch isst, was bedeutet ihr Fleisch isst? Im Islam ist bei uns die Sache so. Wenn du schlecht hinter dem Rücken deines Bruders redest, schlecht, dann hast du, als ob du sein Fleisch gegessen hast. Wirst du Fleisch eines Menschen essen? Und wenn man über die Gelehrten spricht, das bedeutet, wenn man hinter ihren Rücken schlecht redet und von ihnen schlecht spricht, dann hat man ihr Fleisch gegessen. Aber das ist vergiftet. Was passiert? Das Herz stirbt. Das Herz stirbt. Und bei Allah, derjenige, der schlecht über die Gelehrten spricht, wird er entblößt in diesem Leben. Und Allah zeigt sein Gesicht. Möge Allah uns bewahren. Al-Imam Ahmed sagte, das Fleisch von den Gelehrten ist vergiftet, wenn du das riechst, also wenn du ein bisschen schlecht redest, dann wirst du krank im Herzen. Und wenn du aber Wenn du aber isst, das bedeutet, wenn du hinter den Ehen, den Rücken von den Gelehrten schlecht redest, dann wird dein Herz sterben, du wirst sterben. Dein Herz, das bedeutet deine Gefühle, da hast du keine Gefühle mehr. Das kommt von Shaitan, wal-iyadu billah. Sheikh ibn Uthaymin, rahimahullah, ta'ala, sagte, diejenigen, die über die Gelehrten schlecht reden, die machen große, große Sünden. Dabei erstens, die verbreiten Lügen gegen die Gelehrten. Und wer Lügen verbreitet gegen die Gelehrten oder gegen die Muslime, wal-iyadu billah, saqahu Allahu min radratil khabal. Radrat al-Khabal, das ist die Flüssigkeit von der Hölle. Wal-Iyadu Billah. Da barakallahu fikum. Man fragt die Gelehrten, habt ihr sowas gesagt? Die sagen nein. Aber jemand erzählt sowas. Der lügt, wal-Iyadu Billah. Warum lügt er? Weil er etwas im Herzen hat. Weil er ein Problem hat mit den Gelehrten. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Zweitens, barakallahu fikum. Der sagt, die Ulama machen auch Fehler, weil sie Menschen sind. Aber wenn ein Alim Fehler macht, da sollte man nicht übertreiben und nicht vergrößern und nicht vermehren. Der ist auch ein Mensch. Der ist auch ein Mensch. Und der kann auch Fehler machen. Aber die Ulama, die kehren schnell zurück, wenn sie Fehler begehen. Und drittens, und das ist am schlimmsten, wenn die Leute Vertrauen zu Ulama haben, wenn die Leute Vertrauen zu Duat haben und dann fängt man an, schlecht über sie zu sprechen, dann wackelt das Bild von Ulama in Augen von den Leuten. Und wenn die Leute von Ulama nicht mehr reden, von wem dann? Von wem dann? Wenn wir unsere Religion nicht von unseren Ulama nehmen, dann von wem? Möge Allah subhanahu wa ta'ala. Und das ist barakallahu fikum, am schwierigsten, dieser Punkt. Weil manche Leute, die reden schlecht über den Ulama, damit die Leute von ihnen nicht mehr nehmen. Und wenn die Leute von Ulama nicht mehr nehmen, dann wal-iyadu billah, gehen die Leute in die Irre. Und leider, wir haben in unserer Zeit die Sache so. Sagst du manchen Leuten, was sie wollen von dir, sagst du ihnen, was sie wollen, dann bist du gut. Aber sagst du ihnen, das geht nicht, weil Allah sagt und der Prophet sagt, du bist dann schlecht. Gibst du ihm, dann bist du gut. Machst du, was er von dir will, dann bist du super. Aber sagst du ihm, nein, Allah sagt anders, der Prophet sagt anders, die Ulama sagen anders, dann lachen wir laut, fängt er an, von dir schlecht zu reden und fängt er an, Nima und Riba zu machen, möge Allah subhanahu wa ta'ala. Deshalb aufpassen, barakallahu fikum, das ist bekannt. Manche Leute wollen Ulama nach Maß. Du gibst mir nur was, der Alim sollte ihm was geben, was er will, möge Allah subhanahu wa ta'ala. Und auch, barakallahu fikum, Al-Allama Tahir al-Jazairi sagte, zählt eure Gelehrten, weil sie wenig geworden sind. Und verzeiht ihre Fehler. Und ihr sollt mit euren Backenzähnen an eure Gelehrten beißen. Das bedeutet, ihr sollt sie nicht verlieren. Weil wenn ihr viel mit ihnen Probleme macht, dann werden sie weggehen und euch allein verlassen. Und Ibn al-Hajj sagte, bezüglich der Prophet Muhammad s.a.w. sagte, der Mu'min ist keiner, der wal-iyadu billah die Leute von hinten mit Wörtern stachelt. Und keiner, der die Leute verdammt. Keiner, der die Leute verdammt. Der Mu'min verdammt nicht die Mu'minin und die Gläubigen. Der macht das nicht. Und keiner, der Abscheuliches sagt, fahisch. Und keiner, der schlechte Wörter sagt. Wenn das bezüglich normale Leute ist, dann wie ist das mit den großen Gelehrten, die Erbe von den Propheten haben. Deshalb aufpassen. Und Wallah, was Ibn Asakir gesagt hat, das stimmt. Das stimmt, was Ibn Asakir gesagt hat. Der hat gesagt, wenn man schlecht über die Gelehrten spricht, dann wird man entblößt in dieser Dunya. Und Allah subhanahu wa ta'ala zeigt sein wahres Gesicht und diese Person hat verloren. Und pass auf, dass dir mit Gebet von den Ulama trifft. Sa'd ibn Abi Waqqas war ein Sahabi. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, Sa'd, wenn er Bittgebet macht, wird Allah annehmen. Sa'ad war der Amir von Kufa, Provinzleiter von Kufa. Umar ibn al-Khattab war der Khalif, radwallahu alayhima. Umar hat Leute geschickt, damit sie nach Sa'ad fragen. Wie Sa'ad ist? Die Leute haben gesagt, der ist gut und der macht gut und so weiter. Wir haben gesagt, keiner ist ma'sum, außer der Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ma'sum, das bedeutet fehlerfrei. Keiner ist fehlerfrei, außer der Prophet sallallahu alayhi wa sallam. Die haben gut von ihm erzählt. Außer in einer Moschee stand ein Mann, der hieß Abu Sa'da. Der hat gesagt, ihr fragt nach Sa'd. Sa'd ist ungerecht. Ungerecht. Der ist feige. Feige. Und ungerecht und arrogant. Der hat ein paar Wörter auf Arabisch gesagt. Das ist die Bedeutung. Arrogant, feige, ungerecht. Sa'd radhiyallahu anhu hat das gehört. Er sagte, oh Allah, wenn dieser Mann das nur um Angeberei gemacht hat und Augendienerei, oh Allah, lass ihn blind werden und lass ihn lang leben und lass ihn versucht werden in diesem Leben. Abu Sa'da haben wir viele heutzutage, die schlecht über Dua und Ulama und hinter ihren Rücken schlecht reden, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Und die verbreiten Lügen, als ob Allah sie nicht sieht, aber Allah sieht, subhanahu wa ta'ala. Auf jeden Fall, barakallahu fikum, der hat dieses Bittgebet gemacht. Dieser Abu Sa'da ist alt geworden und sein Rücken, der konnte nicht mehr sein Rücken gerade halten. Der hat sich gebeugt und die Augen von seinen Augenlidern waren so viel geworden, so gewachsen, dass er nichts mehr sehen konnte. Und er hat auf die Mädchen auf die Straßen gewartet, der wollte kleine Mädchen anmachen. Sag ihm, du bist ein alter Mann und du willst Mädchen anmachen? Er sagte ihnen, ein alter Mann, das trifft ihn das Bittgebet von Sa'd. Möge Allah subhanahu wa ta'ala diejenigen, die über die großen Ulema schlecht reden, möge Allah sie recht leiten erstmal. Wenn nicht, dann möge Allah subhanahu wa ta'ala für sie das gelten, was Sa'd von Bittgebet gemacht hat. Möge Allah uns bewahren. Und Allah schützt die Gelehrten und schützt ihren Ruf. Und wenn sie auch sterben, dann bleiben die Sterne für diese Nation. Aber pass auf, liebe Muslim, liebe Muslime, pass auf, dass ihr von diesen Lügnern nimmt, die wal'iyadu billah, das Bild von den Gelehrten und von vertrauenswürdigen Gelehrten schlecht darstellen wollen, weil diese Leute, wal'iyadu billah, verhindern wollen, dass die Leute den richtigen Islam lernen. Aufpassen, barakallahu fikum. Aufpassen! Nicht, dass man am Ende alles verliert. Weil wenn du schlecht über die Ulema redest, dann hast du das nicht mit normalen Leuten zu tun, sondern du hast das mit Awliya Allah subhanahu wa ta'ala zu tun. Du hast das mit Leuten, die Ahlul Quran sind und mit Leuten, die der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam gelobt hat und Allah im Quran gelobt hat. Möge Allah subhanahu wa ta'ala unsere Ulema, möge Allah subhanahu wa ta'ala unseren Ulema verzeihen und vergeben, wenn sie Fehler gemacht haben. Möge Allah subhanahu wa ta'ala diejenigen, die von ihnen am Leben sind, möge Allah subhanahu wa ta'ala ihnen Standhaftigkeit geben, Geduld geben und Barmherzigkeit. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala ihnen helfen und sie unterstützen, dass sie den Muslimen ihre Religion beibringen. Allahumma sahdata baynina, wa alif bayna qulubina, wa adina subul as-salami, wa najjina min az-zulumati ila an-nur. Allahumma arada bil-islami wal-muslimina khayran fawfiq. ومن أراد بهم شرا فاجعل كيده في نحره يا رب العالمين. اللهم من طعن في علمائنا وعلماء المسلمين ودعاة المسلمين اللهم اهده يا رب العالمين. اللهم اهده يا رب العالمين. اللهم اهده يا رب العالمين. وإلا اللهم اقسمه. اللهم اقسمه يا أكرم الأكرمين. اللهم ثبتنا على الحق والتقوى وثبتنا على طريق السنة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم لا تجعل لنا في هذا اليوم ذنبا إلا غفرته ولا مسكينا إلا أغنيته ولا مؤمنا إلا ثبته ولا ضالا إلا هديته ولا مظلوما إلا نصرته. اللهم ارحم المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات واغفر لهم يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الله أكبر. لا إله إلا الله وإن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح. قامت الصلاة، قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. استووا، استقيموا، اعتدلوا، حاذوا بين المناكب والأقدام، ولا تتركوا فرجة للشيطان. استووا لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. الكتف بالكتف والكعب بالكعب. يستوي الصف. استوى بارك الله فيكم. Bitte Schultern neben Schulter. und du knöchel neben Fuß neben Fuß, dann wird die Reihe gerade, jazakumullah khairan. رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والعاديات ضبحا فالمغريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. تحيات لله. السلام عليكم. شهد الله. اللهم صل على السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا شريك له. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله من دس وعلى اله وصحبه وسلم سيما كثيرا. بارك الله فيكم. قوافل الخير لا تنتهي، الحمد لله رب العالمين، واهل الخير لا ينتهي، وفي هذه الامه ايمان صادق. وانا اقول شيء قبل ما نبدا ان شاء الله، لانه هذا الاخ سيعلن اسلامه باذن الله تعالى، فاصلى الله سبحانه وتعالى يوفقه ويثبته. يا اخوه، نبتت عندنا نابته في اخر الزمان قوم حدثاء اسنان وناقصين عقل يكفرون العلماء. اعوذ بالله، اعوذ بالله يا اخوه. فلذلك ما يستطيع الانسان، يعني البارح كنت في درس وواحد يطلع ويكفر علماء الامه، يقول كافر في النار خالدا ابدا. يا لطيف، فنسال الله السلام. وهذا هو الطريق، اول شيء طعن طعن طعن طعن، اخر شيء تكفير، نسال الله السلام. ولكن الحمد لله قوافل الخير لا تنتهي، وفي الامه رجال يعلمون هذه الامه. والنبي صلى الله عليه وسلم بارك الله فيكم قال في كل 100 سنة ياتي من يجدد للامه دينها. فنسال الله سبحانه وتعالى ان يثبت علماءنا على الحق. بارك الله فيكم. هذا الاخ ان شاء الله سيعلن اسلامه امامنا جميعا الان. والاخ ايطاليانو جوفاني، الاخ جوفاني جزاه الله خيرا، باذن الله تعالى سيعلن الان اسلامه. هات يمن ديش ثم اسلام بتمم. نعم. هات يمن دي بس دقيقه. نعم. هل توصل في اليمن؟ شلون؟ لما تتراون. بارك الله عليك، دسكم. Weißt du, was du jetzt machen wirst? Du wirst jetzt offiziell Muslim und du wirst offiziell jetzt den Islam annehmen. Ja, natürlich. Ist dir bekannt? Ja. Es gibt kein Zurück mehr. Ich mache dir nochmal Angst, dass du vielleicht anders denkst. Nein. Nein? Okay, dann sag hinter mir. Nimm mir das Mikrofon. Ashhadu. Ashhadu. Allah. Allah. Ilaha. Ilaha. Illa. Illa. Allah. Allah. Wa ashhadu. Wa ashhadu. أن محمدا محمدا رسول رسول الله. Du bist Muslim geworden. Du bist herzlich willkommen. Inshallah, بارك الله فيكم. الأخ هو عبد الله جوفاني. جوفاني من الآن قصائد. طلحة من طلحة؟ طيب اوكي، دبل طلحة. بارك الله سبحانه وتعالى وزن برودر طلحة زين. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير، واسأل الله سبحانه وتعالى يجعلها في ميزان حسنات الجميع. بارك الله فيكم. ثم مسألة أخرى، جزاكم الله خير بالدقيق، بعد طولت عليكم سامحوني. بارك الله فيكم. مش رايز ان بيشن لينجا دو مختابي فتخيم. Wenn man redet, da guckt man nicht so richtig die Zeit. Obwohl ich heute, wallahi, die Uhr mitgeholt habe, dass ich das merke, aber leider, ich habe das nie vergessen. Tut mir leid. Auf jeden Fall, Barakallahu fikum, bezüglich des neuen Hauses. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Innerhalb eines Jahres haben wir 90.000 Euro bezahlt. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Innerhalb dieses Jahres haben wir 90.000 Euro gezahlt von Barakallahu fikum, vom Kauf des Hauses. Damit man weiß, wohin das Geld geht. Alhamdulillah, wir nehmen nicht und wir stecken das nicht in den Taschen. Und diese Lügner, die sowas verbreiten, möge Allah subhanahu wa ta'ala ihnen ihr Jaza zeigen. Auf jeden Fall. Und es bleiben noch 150.000 Barakallahu fi. Derjenige, der für Allah subhanahu wa ta'ala spenden will, der soll das machen. Und wir haben ein paar Jahre. Alhamdulillah. Wir haben das ohne Zinsen, und ohne Riba, ohne Wucher gekauft. Subhanallah, ein Nicht-Muslim hat an uns das so verkauft. 240.000 kostet das. Wir haben 90 gezahlt, dann bleiben 150.000. Und wir haben, alhamdulillah, Zeit dafür. Aber diejenigen, die für Allah subhanahu wa ta'ala spenden wollen, dann machen sie das für Allah subhanahu wa ta'ala. Und alhamdulillah, die Gelder, die jeder gezahlt hat, die sind klar bei uns. Nichts ist weggegangen, außer für Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, rabbil alamin. بارك الله فيكم. نعم، على خشمي بس اصبر على خشمي بس. على خشم يا اسلام بركة. قل لي اسلام خشمك ايه. ها لا لا يقول لي على رأسك ينزل علي شيء صاحبي. بارك الله فيكم. البيت الجديد اشتريناه ب240,000 ولكن بأقساط، والحمد لله الله وفقنا لرجل غير مسلم عطانا اياه بالأقساط من غير فوائد ومن غير حتى زيادة الثمن ومن غير ربا. ونحن الحمد لله خلال هذه السنة يعني من شهر 10 إلى 3 شهور هذه دفعنا الحمد لله 90,000 من سعر البناء، وبقي علينا 150,000 حتى يعلم الناس أين تذهب فلوسها. نحن والله لا نأخذ شيء ولا نضعها في جيوبنا، وبعض الكذبة والعياذ بالله يشيع بين الناس مثل هذا الأمر، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجازيه على هذه الكذب الذي يقول. فذلك بارك الله فيكم، الذي يريد يتبرع لله سبحانه وتعالى فليفعل، ونحن مؤمنون بالله سبحانه وتعالى. والله إذا قدر فسنشتري هذا المكان ولو خلال يومين ولو خلال يومين، والحمد لله رب العالمين. فقط من باب أنه يعرف الإنسان أن تذهب هذه الفلوس التي يتبرع بها هنا. فأسأل الله سبحانه وتعالى يبارك فيكم. ليست 90 كلها من التبرعات اللي يوم الجمعة، ولكن في أخوة جزاهم الله خيرا تبرعوا. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون كل ما قدم أحد الأخوة في ميزان حسنات يوم القيامة، وأن يكون له نورا يوم القيامة، وأن يوسع عليه قبره بهذه الصدقة التي صدقها لله سبحانه وتعالى. بارك الله فيكم.